Das wollte ich erstmal als Einleitung vorstellen. Und zwar finde ich diese Studie aus zwei Gesichtspunkten interessant in Bezug auf meinen Vortrag. Und zwar erstmal, dass es sich hierbei um eine quantitative Studie anscheinend handelt. Und der zweite Punkt ist eben, dass hier auch die Bedeutung der Gesellschaft auf Glücksempfinden gezeigt wird. Also die erste Frage ist natürlich, ob Glück statistisch erfasst werden kann. Ich habe leider nicht die genaue Studie vorliegen, aber ich nehme an, dass es auf Skalen erfasst wurde, zum Beispiel von 1 bis 10, das ist die übliche Glücksforschung. Evaluieren Sie Ihr Glückslevel auf einem, auf einer Punkteskala von 1 bis 10. Und das möchte ich in meiner Fragestellung auch analysieren, wie eben mit qualitativen Methoden eine persönliche oder den Personen das Recht zugestanden wird, eine eigene Glücksdefinition zu erstellen. Der andere Punkt ist eben die Gesellschaftlichkeit, also inwieweit Phänomene wie Arbeitslosigkeit oder Kriminalität auf das Glücksempfinden der einzelnen Personen wirken kann. Ich würde vorschlagen, dass wir, dass ihr Verständnisfragen während des Vortrages stellen könnt und Diskussionsfragen vielleicht im Laufe des Vortrages gesammelt werden. Ich weiß nämlich nicht, ob genug Zeit ist, um alles darzustellen. Am besten, ihr unterbrecht mich einfach, wenn ihr Diskussionsfragen habt. Also macht Glück handlungsfähig oder macht Handlungsfähigkeit glücklich? Zuerst mal möchte ich meine Gliederung vorstellen. Also hierbei wollte ich erstmal einen philosophisch-theoretischen Überblick vornehmen, um mich mit den verschiedenen Auffassungen des Glücks zu beschäftigen, weil sehr viele verschiedene Auffassungen gibt und ich eben gerade hinsichtlich solcher Studien, wie ich sie eben vorgelesen habe, darstellen wollte, dass es nicht nur eine Vorstellung des Glücks gibt, sondern sehr viele verschiedene und dass deswegen auch eine qualitative Forschung, gerade für diesen Bereich auch meiner Meinung nach nötig ist. Innerhalb dieser philosophisch-theoretischen Vorstellung gibt es zahlreiche Kontroversen, die sich auch zum Teil widersprechen. Und natürlich auch psychologische Theorien, angefangen mit Freud, der eigentlich den Glücksbegriff als solchen nicht mit einbeziehen möchte oder das Glück als solches in seiner Möglichkeit negiert. Als zweites möchte ich kritisch-psychologische Sichtweisen auftun, also erst Glück und gesellschaftliche Aspekte, die ich schon angeschnitten habe in diesem Artikel. Dann methodologische Gesichtspunkte der Interviewanalyse, also wie kann ich mit einer qualitativen Studie Glück untersuchen und auch aus einem subjektwissenschaftlichen Standpunkt forschen. Und als letzte Frage, und das ist besonders meine Diskussionsfrage, kann Glücksforschung als handlungsermöglichend aufgefasst werden? Also im Sinne der Handlungsfähigkeit. Dann möchte ich kurze Ausschnitte aus meinen Interviews darstellen. Ich habe sie jetzt subjektwissenschaftliche Interviews genannt, die ich in meiner Diplomarbeit für meine Diplomarbeit geführt habe. Das erste Interview habe ich Glück und Manie genannt. Hierbei habe ich eine junge Frau interviewt, die manisch-depressiv ist und eben das Glück beschreibt, wie sie es wahrnimmt, auch in der Manie. Und dann das zweite Interview ist Glück und Seligkeit, wobei nach verschiedenen Worten gesucht wurde, um das spezifische Gefühl zu beschreiben. Wobei Seligkeit als Erweiterung des Glücks gefasst wurde. Also es gibt verschiedene Wörter dafür, Zufriedenheit, Glück, Seligkeit, Wohlbefinden. Und die Frage ist eben, ob das eine spezifische Empfindung beschreibt oder ob es da ganz viele verschiedene Empfindungen gibt. Und als letztes, das letzte Interview hat sich besonders mit Glück und künstlerischem Schaffen beschäftigt. Also das waren zwei Personen. Der eine ist Künstler und der andere möchte seine Glücksperspektive hervorheben, indem er von illusionärem Glück durch die Verwendung von Rauschmitteln spricht. Wobei diese Form des Glücks eher so eine Art Negierung der Handlungsfähigkeit wäre, weil es in der Passivität eigentlich wäre. Aber es wäre auch ein Glücksempfinden. Also erst dann zum philosophisch-theoretischen Überblick möchte ich sechs Kontroversen aufwerfen. Und zwar als erstes: Ist Glück moralisch? Dann: Kann Glück objektiv beschrieben werden? Ist Glück unmöglich? Besteht Glück nur aus kurzen Momenten der Ekstase? Gibt es Glück in der Passivität? Und eine Frage, die oft vorkommt, denke ich auch, macht Geld glücklich? In der Literatur, vor allem in der älteren, in den älteren philosophischen Auffassungen, wird Moral eher hervorgehoben. Tatsächlich ist in der altgriechischen Philosophie, vor allem bei den Stoikern, Moral sehr wichtig, denn Glück entsteht aus der Tugendhaftigkeit. Später hat Kant solche Vorstellungen auch aufgegriffen, wobei für Kant erst die Moral auch an erster Stelle steht und eben das Glück durch das moralische Handeln entsteht. Also Glück ist quasi kein Ziel, sondern das Ziel ist, moralisch zu handeln, und Glück ist ein angenehmer Nebeneffekt sozusagen. Wobei ich jetzt in den philosophischen Vorstellungen viel mich mit den Altgriechen beschäftigt habe, weil da wirklich Glücksforschung oder die Frage nach dem Glück sehr wichtig war. Später wurde es vielleicht ein bisschen kitschiger wahrgenommen oder hatte nicht so viel Bedeutung in der Philosophie oder auch wie jetzt in der Wissenschaft. Für andere Theoretiker, vor allem spätere Theoretiker, ist die Moral zweitrangig und zum Teil eher auch hinderlich für Glücksempfinden. Also hierzu würde ich Freud, Nietzsche und Lametrie zählen, die einfach nur das Gefühl für wichtig halten, egal wie man daran gekommen ist. Wobei ich auch später auf Freud nochmal im Detail eingehen werde. Also er kann nicht wie bei den Altgriechen von längeren Glückszuständen sprechen, sondern denkt, es gibt nur kurze Momente der Ekstase oder der Befriedigung, aber es gibt keine lange Glücksempfindung. Nietzsche und Lametrie sprechen auch von illusionärem Glück, was eben durch Rauschmittel herbeigeführt werden kann. Oder empfehlen es zum Teil auch. Die zweite Kontroverse ist: Kann Glück objektiv beschrieben werden? Das ist auch eine Frage, die wir in dieser Studie gefunden haben, in der anscheinend einfach nur die Frage gestellt wurde: Sind Sie glücklich? Und die Personen haben gesagt: Ja, nein, sechs Punkte, sieben Punkte. Dann ist die Frage: Wenn ich einer Person die Frage stelle, bist du glücklich, versteht sie das Gleiche als eine andere Person? Oder wie ist überhaupt die Begriffsdefinition? Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist: Weiß eine Person, was Glück ist, und eine andere nicht? Also die Frage fand ich auch besonders interessant in so einem therapeutischen Kontext, in dem vielleicht der Therapeut oder mehrheitlich die Auffassung ist, dass der Therapeut weiß, was die richtige Lebensführung ist, und also jedenfalls in der Mainstream-Psychologie, und der Patient oder Klient eben das von dem Therapeuten lernen muss. In der altgriechischen Philosophie weiß nach ähnlicher Auffassung nur der Weise, was Glück ist. Das gemeine Volk weiß es nicht, oder beziehungsweise weiß es schon, aber liegt dabei falsch. Und diese Auffassungen wurden später sehr stark, vor allem in der Aufklärung, kritisiert, weil davon ausgegangen wurde, dass eben diese Philosophen nur ihr eigenes Glück beschreiben und das eben auf die Gesamtbevölkerung verallgemeinern möchten. Für spätere Theoretiker wie Hume in der Aufklärung und Freud kann Glück nur subjektiv beschrieben werden. Also es gibt keine objektive Sichtweise. Das war auch ein bisschen die Theorie meiner Arbeit, weil ich sonst keine individuellen Glücksperspektiven hätte auffangen können. Und hierbei stellt sich auch die Frage der Manie, besonders für die Psychologen, weil die Definition der Manie im ICD-10 ist also der erste Satz von F30.1, Manie ohne psychotische Symptome. Die Stimmung ist situationsinadäquat gehoben und kann zwischen sorgloser Heiterkeit und fast unkontrollierbarer Erregung schwanken. Also es könnte möglicherweise ein Maniker, der gerade in der manischen Phase ist, sich als extrem glücklich beschreiben, und der Therapeut würde sagen, das ist aber irgendwie pathologisch. Also stellt sich da auch die Frage der Objektivität des Glücks. Deswegen fand ich es auch interessant, eine Frau zu interviewen, die eben solche manischen Zustände kennt. Wobei sie später sagt, dass sie das nicht als Glück bezeichnen würde, weil es eben auch diesen zerstörerischen Aspekt auch hat für sie. Dritte Kontroverse: Ist Glück unmöglich oder ist Glück überhaupt vorgesehen? So, es gibt von Freud ein bekanntes Zitat, dass Glück in der menschlichen Schöpfung nicht vorgesehen ist, wobei nicht ganz klar ist, was er mit Schöpfung meint, weil Freud ja bekanntermaßen Abstand von den Religionen hält, und warum er dann in diesem Zitat ein religiöses Wort aufgreift, das habe ich nicht ganz verstanden, aber jedenfalls ist dieses Zitat von Freud bezüglich des Glücks auch, also es beschreibt gut, wie die Psychoanalyse gegenüber dem Glück sich wahrnimmt. Für andere Theoretiker wie Schopenhauer ist der Moment des Glücks nicht erlebbar, also es ist ein Augenblick der absoluten Bewusstlosigkeit. Also er ist empfindbar, aber man kann ihn nicht mehr analytisch beschreiben. Wobei hier auch die Nähe von Glück und Rausch unterstrichen werden könnte. Ganz anders die altgriechischen Philosophen, besonders Aristoteles, der Glück als Ziel jeder menschlichen Handlung auffasst. Das können wir auch als Überleitung zur nächsten Kontroverse nehmen. Und zwar besteht Glück nur aus kurzen Momenten der Ekstase, weil eben, wenn man die Glücksauffassung von Freud und Aristoteles gegenüberstellt, der Unterschied hervortritt, dass für Aristoteles wirklich Glück eine gute Lebensführung ist und sich nicht in einzelnen Momenten zusammensetzen kann. Und für Freud eben nur diese kurzen Momente des Glücks möglich sind. Hierbei komme ich auch später auf einen Theoretiker zurück, der Csikszentmihalyi, sehr schwer auszusprechen, der kurze Momente des Rausches beschrieben hat, die Menschen in besonderen Tätigkeiten wahrnehmen, wie Künstler oder Bergsteiger oder Schachspieler, die eben im Moment ihrer Tätigkeit so eine Art Rausch und Glücksempfinden erleben können. Genau, und Epiktet und Aristoteles sprechen eben von einem kontinuierlichen Zustand, der auftritt, wenn man sich moralisch richtig verhält und eine richtige innere Auffassung hat und sich vor allem, das ist besonders bei den Stoikern, also bei Epiktet wichtig, dass man sich von äußeren Dinge nicht beeinflussen lässt, weil das zum Teil so stark ist, dass bei Epiktet eben gesagt wird, man muss beispielsweise sein Gegenüber nur als menschliches Wesen wahrnehmen, dann ist man auch nicht traurig, wenn eine nahe Person stirbt. Also man muss sich völlig von allen Leidenschaften und starken Gefühlen losmachen. Die fünfte Kontroverse ist die Frage, ob Glück durch Passivität entstehen kann. Dabei spricht Adorno von einer erfüllten Utopie. Was erstaunlich ist, dass gerade Adorno Glück in der absoluten Passivität beschreibt, aber das ist, wie gesagt, nur ein kurzes Zitat, also vielleicht meinte er so einen kurzen Moment des, wie gesagt, der erfüllten Utopie, aber es ist für mich auch schwierig verständlich, wie Adorno Glück in der Passivität empfinden kann. Also für ihn ist es, auf dem Wasser zu liegen, in den Himmel zu schauen und nichts zu tun. Keine Aufgaben zu haben. Ja? Also für mich ist es nicht Passivität, sondern eher das Gefühl von Wirklichkeit, Achtsamkeit und Übung. Was er beschreibt. Ja. Und Passivität ist ja eigentlich weniger als das. Also, nur wer passiv ist, weiß nicht, dass er nicht gut. Und er beschreibt ja so eine bestimmte Zufriedenheit, die man halt auch von der Achtsamkeit, von der Achtsamkeit, und sich bei den Menschen jetzt zu können. Aber gleichzeitig heißt es ja nicht, dass er irgendwie handeln muss, um was zu tun, um was zu verändern muss. Ja, was ist denn passiert? Also, kennst du den Begriff Achtsamkeit? Also halt ein bisschen so in die Richtung, dieses Meditative, das in dem sich tun. Also das heißt halt nicht einfach nichts tun, sondern halt, ich weiß jetzt nicht, wie man das richtig beschreiben soll, aber für mich hört sich das halt eher danach an, als noch Ja, das stimmt, was mich halt in der Definition eben gestört hat, dass ich eben ganz gern auch den Begriff der Handlungsfähigkeit mit einbeziehen wollte. Und das ist halt wirklich, da hat man nicht das Gefühl, man muss aufstehen und irgendwas verändern oder irgendwas in seiner Situation, dann der Situation der anderen. Oder also man muss nichts bewirken. Deswegen habe ich da den Begriff Passivität benutzt. Aber vielleicht ist das auch kein falscher Begriff. Ich wollte eben, in dem Zusammenhang meinte ich eben einen Begriff, der meint, dass es so ein statischer Zustand ist. Wobei Passivität vielleicht auch negativ, eine negative Bedeutung haben könnte. Aber wir könnten ja sagen, anstatt dessen könnte ich sagen, schreiben, Glück als statischer Zustand oder so. Okay, genau, und das hatte ich versucht in Verbindung zu bringen zu einer Definition von Marx, der Glück als handlungsleitend eher sieht. Also im Sinne von, dass der Sinn quasi einer gesellschaftlichen Veränderung ist, dass alle Zugang zu Glücksgütern haben. Also Glücksgütern im Sinne von existenzieller Sicherung. Von der existenziellen Sicherung kommen wir zum Glück durch Reichtum. Wobei hier ich nochmal klar unterscheiden würde, ob es hier wirklich um Reichtum geht oder darum, dass die Existenz gesichert ist. Also für Engels zum Beispiel ist Glück ohne materielle und existenzielle Sicherheit undenkbar und die Frage wird gar nicht gestellt, wenn man am Existenzminimum lebt zum Beispiel, dann ist es keine Frage, die gestellt wird. Genau, hierbei muss auch gesagt werden, dass zum Beispiel Marcuse den Begriff des Glücks sehr kritisch sieht und als eine Art Privileg der besser Situierten sieht, dass sie sich mit dem Glück beschäftigen können, wobei Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen sich eher fragen, wie sie ihr Leben finanzieren können. Aristoteles spricht von Glücksgütern, auf die möchte ich später nochmal genauer eingehen, die auch, aber in dem Fall auch Reichtum und eine gute soziale Position mit einbeziehen. Für Freud ist nach einer Interpretation von Zirphas, obwohl das vielleicht ein bisschen kontrovers ist, Geld kein kindliches Wunschobjekt und kann deshalb allein nicht glücklich machen. Aber man könnte Geld auch als Symbol für für andere kindliche Wunschobjekte auffassen. Also das ist ein bisschen kontrovers, aber für Freud kann durch Geld eben keine unmittelbare Bedürfnisbefriedigung auftreten, deswegen macht Geld nicht gut. Bevor ich auf den zweiten Punkt komme, die psychologischen Theorien, wollte ich dann noch Fragen gestellt diskutieren. Also als erster Punkt, ist die Psychoanalyse eine glücksfeindliche Theorie? Als zweiten Punkt Möglichkeiten und Schwierigkeiten einer psychologischen Glücksforschung, die ich schon am Anfang angeschnitten habe. Dann besonders die positive Psychologie und die Kritik davon, weil eben auch mit Glücksforschung oft positive Psychologie verbunden wird im Sinne von Seligmann, der Vorträge hält, in denen er die Teilnehmer animiert, be happy und so, also genau, das möchte ich gern kritisieren. Und dann eine Reinterpretation eines Ressourcenkonzepts als Handlungsfähigkeit. Also hier nochmal das Freud-Zitat: Man möchte sagen, die Absicht, dass der Mensch glücklich sei, ist im Plan der Schöpfung nicht enthalten. Und Therapie soll lediglich das hysterische Elend in gemeines Unglück verwandeln. Also Freud hat da eine sehr pessimistische Sichtweise. Und er möchte, Parin spricht auch, also ein anderer Psychoanalytiker spricht in seiner Analyse von Freud davon, dass in der Beschreibung seiner therapeutischen Arbeit davon, dass es schwierig ist, weil oft Klienten oder Patienten eben in die Therapie kommen und sagen, sie möchten glücklicher werden. Und die Rolle des Psychoanalytikers ist dann, dem Betreffenden mitzuteilen, dass es nicht möglich ist, sondern dass eben das pathologische Elend minimiert werden soll. Wobei eben spätere Psychoanalytiker wie beispielsweise Parin das relativieren möchten und Parin beschreibt Glück eher als Prozess, also dass im Prozess der Analyse beispielsweise auch Glück empfunden werden kann, indem eben Verständnis unterstützt wird. Also Parin beschreibt auch, das fand ich ganz spannend, die Spielsucht als Allegorie zum menschlichen Glückstreben. Also in der Spielsucht gibt es ja keine Bedürfnisbefriedigung als solche, aber es ist immer der Wunsch da weiterzumachen, also der Wunsch zu gewinnen, und wenn man gewonnen hat, wird trotzdem weitergespielt, weil irgendwie, also es ist der Rausch dieses Glückstrebens, aber es wird letztlich nie erreicht. Und das ist für Parin das Glück, wie es in der Psychoanalyse wahrgenommen wird. Wir haben eben schon gesehen, wie die Möglichkeiten und Schwierigkeiten vor allem einer psychologischen Glücksforschung sein könnten. Und zwar als erstes die Schwierigkeit der Definition. Also wir haben ja am Anfang schon gesehen, dass es sehr kontroverse Ansichten gibt von verschiedenen Philosophen. Und das könnte auch bei Patienten oder Klienten auftreten, die eben vielleicht ein anderes Glücksverständnis haben als der Therapeut zum Beispiel. Dann gibt es die Schwierigkeit der interkulturellen Vergleichbarkeit. Philipp Meyring beschreibt es in der Psychologie des Glücks, dass es schwierig ist, also er kritisiert da vor allem Studien wie solche, die ich eben dargestellt habe. Gut, hier handelt es sich um verschiedene deutsche Städte, aber es gibt auch Glücksstudien, die in verschiedenen Ländern stattfinden. Ich glaube, es ist im Moment ein bisschen Mode in den Zeitungen anzuzeigen. Ich habe das mal irgendwo gesehen, in verschiedenen Farben, in welchen Ländern die Menschen glücklicher sind. Das ist ziemlich schwierig, weil oft auch in solchen Studien beispielsweise hervortritt, dass Amerikaner im Allgemeinen glücklicher sind, obwohl man da nicht mit einbezieht, dass es da beispielsweise diese Kultur des Keep Smiling gibt, also dass es irgendwie wichtig ist, sich als glücklich darzustellen und vielleicht in anderen Kulturen das nicht so offensiv dargestellt wird. Und da kommen wir auch auf die Schwierigkeit der Definition zurück, dass vielleicht das Glück verschieden verstanden wird. Und deswegen sehe ich auch die Bedeutung von einer qualitativen Glücksforschung. Also, dass man die einzelnen Subjekte als solche wahrnimmt und nicht eben in ihrem, auf ihren Rahmen reduziert. Positive Psychologie und Kritik. Dabei habe ich mich mit der positiven Psychotherapie beschäftigt, die Seligmann sich ausgedacht hat. Und zwar hat er sich überlegt, dass, wie er Wege aus der Depression für seine Klienten und vor allem Klientinnen finden kann. Also in dem Buch geht es vor allem um Frauen. Und dabei sollen eben, ähnlich wie in der Verhaltenstherapie, unvorteilhafte Situationen als vorübergehend angesehen werden und vor allem Ärger soll vermieden werden. Eine Kritik erfolgt durch Ehrenreich, die eben das besonders kritisiert, weil diese positive Psychologie auch bei Trainings von entlassenen Arbeitern stattfindet. So in ihrem Beispiel geht es um eine Firma, die ihre Arbeiter entlassen hat und quasi danach Trainings angeboten hat, in denen sie ihre Arbeitslosigkeit als Chance sehen sollen. Also, dass sie daraus eben was machen. Das ist vielleicht ein bisschen krasses Beispiel, aber das ist vielleicht die Sichtweise der positiven Psychologie, dass wirklich Ärger nicht als solcher wirklich wahrgenommen wird, sondern ähnlich wie was gestern in der Diskussion war, dieser Begriff des Befriedungsverbrechen, dass man eben sagt, nimm deine Situation so an, wie sie ist und du kannst es auch als Chance sehen. Deswegen würde ich auch diese positive Psychologie sehr kritisch betrachten. Dann habe ich mich auch kurz mit einem Ressourcenkonzept beschäftigt und mich gefragt, ob es als Handlungsfähigkeit uminterpretiert werden könnte. Also, und zwar nicht im Sinne einer positiven Psychologie, die eben auch Ärger dämpft, sondern dass man sich eben fragen kann, welche Ressourcen mobilisiert werden können, um eben Personen handlungsfähiger zu machen. Beispielsweise schon, indem beispielsweise depressive Personen sehen, was macht sie irgendwie zufrieden und glücklich, indem sie wieder ein normales Leben führen können. Dabei hatte ich eine Studie untersucht von Schulz und Schwarzer, die Rolle der Ressource-Beziehung bei der Krebsbewältigung untersucht haben. Genau, das ist ja auch letztlich eine Frage der Therapie, wie die Mobilisierung von Ressourcen handlungsfähiger machen kann. Und handlungsfähig im Sinne nicht nur von davon, dass die Personen wieder arbeitsfähig gemacht werden, sondern dass sie für sich irgendwie einen Weg finden, aktiv ihre Situation zu verändern oder zu bewältigen. Ja. Im Englischen gibt es ja zwei Wörter, Happiness und Luck. Genau. Und sprichst du jetzt die ganze Zeit von Happiness? Oder ist das, also, weil ich glaube, ein Großteil dieser Unklarheit kommt vielleicht einfach daher, dass da verschiedene Sachen in einem Wort zusammengefasst werden. Ja, genau, das habe ich hier nicht mit drin, das habe ich in meiner Diplomarbeit, aber einen Absatz darüber eben über die verschiedenen Definitionen in den verschiedenen Sprachen. Mhm. Also auf Deutsch spricht man ja von Seligkeit und Zufall, wenn man Glück meint. Also es gibt zwei ganz andere Definitionen. Ich hatte damit jetzt eher Glück im Sinne von Seligkeit, also Happiness, gemeint, aber ja, genau, also es ist auch, man kann auch im Zufall so ein Glück empfinden, was dann auch zu Seligkeit führen kann. Also deswegen ist es so ein weiter Begriff, der schwer zu fassen ist und einfach eine Empfindung, die jeder kennt und jeder vielleicht auch anstrebt, aber die sehr schwer zu fassen ist. Und ist das, weißt du irgendwas darüber, wie das im Griechischen war? Weil hier offensichtlich da so eine ganz andere Philosophie auch hatten teilweise. Ist da auch sprachlich irgendwie anders war? Also im Griechischen gibt es, glaube ich, das habe ich jetzt leider nicht nachgeguckt, das wäre aber ganz spannend eigentlich gewesen. Also die Eudaimonia, aber es gibt, glaube ich, verschiedene Beschreibungen des Glücks, glaube ich. Also verschiedene Wörter für die verschiedenen. Aber das stimmt, das habe ich, das hätte sein können, dass das auch Einfluss auf die Philosophie hat. Oder auch andersrum, dass die Philosophie dazu geführt hat, dass es verschiedene Begriffsbeschreibungen gibt. Ja? Ich wollte dazu noch sagen, dass es ja auch für die beiden Wörter nach Happiness unterschiedliche Übersetzungen ins Deutsche. Das eine ist ja mehr, wie lucky ist, was wir Glück haben, nochmal davon gekommen sein oder was Positives ist passiert. Und das Happiness ist ja glücklich sein. Auch im Deutschen schon eine sprachliche Unterscheidung in der Anwendung des Wortes Glück. Ja, es ist halt ein sehr weites Feld. Ja, ich habe irgendwie versucht, das ein bisschen zu reduzieren, aber ja. Ja, ich wollte nur fragen, ob du da nochmal drauf kommst. Vielleicht hängt es auch ein bisschen mit dieser Achtsamkeitsgeschichte zusammen. Das haben wir jetzt nochmal bei den interkulturellen Unterschieden auch. Inwieweit Handlungsfähigkeit auch immer, also ist das immer nach außen zu verstehen? Oder was ja doch irgendwie mehr in der europäischen Tradition ist, würde ich jetzt mal so behaupten, oder auch kann man das auch nach innen irgendwie fassen? Handlungsfähigkeit ist unverständlich. Ich überlege gerade. Bei einer Interviewpartnerin, Lisa, da fand ich das besonders interessant, dass sie eben ihr Problem irgendwie ist, dass sie denkt, sie kann nicht handeln. Das ist auch ein Symptom ihrer Depression, aber es ist auch eher eine innere Auffassung. Also sie denkt, die anderen können, sie beobachtet die anderen, die glücklich sind, und sie sagt, ich kann aber nicht, weil ich bin krank und ich bin anders und so. Also das ist eher so eine innere Sache. Natürlich ist Handlungsfähigkeit auch eine Frage der Mittel, ja. Also ob man beispielsweise die finanziellen Mittel hat zu handeln. Also ist deine Frage so beeinflusst? Also ich denke es mal noch. Also ich glaube, es ist noch so ein bisschen vielleicht zwischen individueller und verallgemeinerter Handlungsfähigkeit. Also inwiefern man in seiner Position handeln kann als gesellschaftliche Person. Oder inwiefern man selber denkt, man kann handeln oder nicht? Also ich glaube, mir geht es ein bisschen mehr darum, also heißt handeln, dass ich irgendwie etwas tun kann und darüber glücklich bin, was ich sozusagen nach außen tue, oder kann es auch was sein, was ich nach innen tue, indem ich zum Beispiel jetzt gar nicht so was wie ein Gefühl von Seligkeit habe, aber so nach innen zum Beispiel achtsam bin und so in mir bin. Und ist das dann vereinbar mit diesem Begriff von Handlungsfähigkeit? Na, man könnte schon irgendwie handeln, um eben auf so eine innere Ruhe zu kommen, zum Beispiel, denke ich. Oder einfach handeln, indem man seine Gedanken verändert. Oder auch, also es geht ja darum, irgendwie aus einer Empfindung in die nächste zu kommen. Das würde ja zum Beispiel passen, das wäre dann auch genau. Eine Form von Handeln, auch wenn es mehr nach innen geht. Also Handlung dann nicht im Sinne ich gehe raus und unternehme irgendwas, sondern das kann ja auch ein innerer Prozess sein. Aber schon, genau, das war auch bei Lisa besonders, dass sie dann das Gefühl hat, sie sitzt irgendwie in ihrem Saft und weiß nicht, was kann sie machen und so weiter, was ja auch symptomatisch dann für eine Depression ist. Also ich glaube, ich habe so einen Eindruck, was man gerade gesagt hat. Also es gibt ja in verschiedenen Philosophien noch die Unterschiede zwischen Joy und Pleasure. Und Joy heißt, dass man was genießen kann. Zum Beispiel, man kann nicht in einer Blume freuen, man kann einfach in dem Augenblick glücklich sein. Und Pleasure wäre halt, man erarbeitet etwas, man erarbeitet eine bestimmte Position und ist dann darüber zufrieden. Und das eine ist eine externe Fähigkeit, die irgendwie mit unserem typischen, also ein bisschen mit unserem rheinischen Denken des Strebens nach Glück und des Aktivseins. Und das andere ist so ein bisschen Joy, man sagt das halt, die Fähigkeit des Joy halt in der Person selber, ob sie sich jetzt wirklich, also ob sich über eine Blume so richtig freuen kann, ob sie sich jetzt wirklich auf einer Wiese beim Spaziergang so richtig entspannen kann oder ob sie stattdessen über tausend Dinge nachdenkt. Und ich finde, diese Unterscheidung macht im Glücksdenken ziemlich viel klar. Das ist wirklich viel passend. Ja. Du bist vorher, ne? Okay. Also ich wollte nochmal sagen, dass mir jetzt, also ich bin nicht total überrascht, was das angeht, aber dass ich ja glaube ich schon auf dem Holzkamm hingegriffen habe, und das Fähigkeit auch das Fußball. Genau. Ja. Und dass der würde ich sagen, ganz eindeutig auf eine Erweiterung oder auf eine Veränderung von Leiden in so vielen Bedingungen abzielt, also dass Akzeptanz orientierte Ansätze halt häufig über kritisiert werden, als eben ja, dass die Handlungsfähigkeit eher bestehen wird, würde ich das verstehen. Weil ich mit dem Video gehört habe. Ja, das ist genau. Ja. Ja, ich hatte auch ein bisschen die Idee, dass wir jetzt in Achtsamkeit nicht total so die Gesellschaft pflegen und der Gesellschaft schauen. Aber was ich überlegt habe, ist, dass es ja auch ein Teil des Widerstands ist. Also gegen Dinge, die von außen an dich herangetragen werden. Also dass man eigentlich sich begrüßt und dann freuen andererseits ist es, würde es ja auch heißen, dass man nicht unmittelbar auf was reagiert, also wie beispielsweise der Ärger bei einer Entlassung oder so. Ja, also in solchen Situationen ist es auf jeden Fall. Ich kann mir auch Situationen vorstellen, dass also man bestimmte Geisteshaltung, die diese Widerstände kenne mich auch, also für mich so aus, ich glaube schon, dass der Achtsamkeit eben nicht bedeutet, alles hinzunehmen. Ich glaube, das ist so eine Sicht, die wir dann so ein bisschen platt haben, dass dann da so ein Mönch ist und der einfach alles mit sich machen lässt und eben in sich dann seinen Frieden hat. Also ich glaube nicht, dass es so gemeint ist. Ich glaube, das ist schon er quasi schon in sich ruht, aber das heißt nicht, das nicht heißt, dass er dann nicht irgendwie was auch aktiv sein kann oder auch sich gegen bestimmte wehrt und seine Handlungsmöglichkeiten zu erweitern. Also ich kann leider zur Achtsamkeit auch nicht so viel sagen, weil ich das jetzt nicht eingezogen habe in meine Überlegungen, aber es gibt ja durchaus auch von Protestbewegungen, von eben auch buddhistischen Menschen und so, die haben, also es ist ja nicht so, dass sie dann nicht handeln. Aber ich habe mich, wie gesagt, nicht genug damit beschäftigt, um da klar Positionen einnehmen zu können. Ja? Also ich finde es spannend, dass ihr im Kontext 18 zur Sprache kommt. Und ich sage so, ich glaube, man kann es wirklich in so einem Kontext verstehen, dass es nicht immer der Handlungsfähigkeitserweiterung ist. In dem einfach die Fähigkeit, das heißt mit meiner Meinung der Definition, das ist ein Prinzip, aber dass die Möglichkeit, mit den äußeren Einflüssen umzugehen, gesteigert wird. Vielleicht daher auch die berühmte Möglichkeit, dass die steht auch für sich allein. Also eine Berührung zu entwickeln, zu sagen, wo ich ströme aus und in den Sinn, und wenn ich meinen Job verliere, das war als Beispiel, keine Ahnung, das ist, also es spricht meine Existenz nicht weg oder sowas, ich muss jetzt nicht über ob ich Ärger empfinde oder nicht, das ist jetzt für jeden unterschiedlich. Ja? Der eine kann es als Chance begreifen und kommt dadurch vielleicht auch schneller wieder in eine externe Handlungsfähigkeit. Vielleicht auch gut, dass wir das nicht anwenden, aber schlimmer auch irgendwie der Joy, Pleasure und Seligmann unterscheidet, der hat ja drei Definitionen von Glück oder drei Formen, die auch zusammenhängen, da gibt es das Meaningful-Lack letztlich. Als dasjenige, im eigenen Handeln nochmal Sinn verleiht, was über Glücksmomente, über einfache Freuden, über den jüngsten Schokolade oder was auch immer hinweggeht, sondern wo man so eine Art Zufriedenheit mit der Art, wie man seine Existenz nun mal findet. Oder so. Und also Achtsamkeit ist, glaube ich, ein ganz spannendes Ding. Ich finde es interessant, dass wir eigentlich noch mal in diesem Raum der Handlungsfähigkeit genauer zu schauen, wo da irgendwie Schnittstellen sein können zwischen das Äußern und Bewegungen und der Wissenschaft auch aufzuwirken und dann letztlich die Art und Weise damit umzugehen. Weil das ist das, wenn man von buddhistischen Mönchen über etwas spricht, soweit man das in einigen, also irgendwie auch mal annähernd nachvollziehen kann, dass man dort innerlich entwickelt, ist es einfach so frei zu sein. Also nicht in einem Reaktionsschema zu sein, ich bekomme gesellschaftlichen Input und verhalte mich stereotyp bei meiner Ideologie, Geschichtsmöglichkeit, keine Ahnung, in den vorgegebenen Handlungsbereich, der so oder so sein kann. Wir können über Therapieberatung können wir das erweitern lassen. Aber eine wirkliche innere Freiheit zu erlangen, ich glaube, das ist das, als die Achtsamkeit eigentlich hier. Deswegen bin ich sehr gut und bin gespannt. Aber andererseits, ich wollte nur ganz kurz was dazu reagieren. Also ein Problem meiner Interviewpartnerin Lisa ist ja auch, dass sie eben keinen Ärger empfinden kann. Also das ist bei ihr, sie ist auch in Therapie, das ist ein großes Problem in ihrer Therapie, was sie dort behandelt. Und weil ich das Problem, das ich bei so Achtsamkeitssachen sehe, wobei ich, wie gesagt, mich mit den Theorien nicht so gut auskenne, ist eben, dass so unmittelbare Gefühle vielleicht, ich will nicht sagen unterdrückt werden, aber dass es eben einen auch zurückhalten kann, einfach zu reagieren. Ja, weil Lisa zum Beispiel, wenn sie wütend ist, also oder wenn sie in einer Situation ist, in der sie wütend sein müsste, ist sie es aber nicht. Und trotzdem denkt sie, sie kann nicht glücklich sein. Also für mich wäre es für sie zum Beispiel ein sehr wichtiger Punkt, dass sie lernt, wie man Ärger empfindet. Und das ist in solchen Achtsamkeitssachen, wird die Bedeutung des Ärgers unterschätzt. Ich habe in den anderen Interviews auch ein bisschen die Bedeutung des Ärgers und des Glücks diskutiert, also wie wichtig es ist, dass man auch einfach negative Empfindungen hat, um auch positive haben zu können. Also das ist, dass man eben nicht, dass es nicht nur diese Ruhe ist, sondern dass, also so haben es jedenfalls meine Interviewpartner wahrgenommen, sondern dass es verschiedene Facetten gibt der Empfindung. Ich wollte nur, also bevor wir vielleicht, ich weiß nicht, ob das so Sinn macht, jetzt darüber zu diskutieren, ob Achtsamkeit was Schönes ist oder nicht. Das ist vielleicht für jeden anders. Nur, glaube ich, sollten wir auf jeden Fall festhalten, dass Achtsamkeit als Handlungsfähigkeit zu bezeichnen wäre, zumindest nur Verballhornung genannt sein. Weil ja, da geht es explizit um Erweiterung sozialer, also Erweiterung der Möglichkeiten, sozial tätig zu sein und so. Und man kann ja sagen, Achtsamkeit kann für den einen oder anderen eine Möglichkeit sein, da hinzukommen oder so. Das würde ich ja gar nicht abschreiben. Nur das zu, einfach zusammenzuwürfeln, Achtsamkeit ist Handlungsfähigkeit, das hat einfach nichts miteinander zu tun. Ich glaube, das hat doch, hast du so gesagt. Also ich habe das auch so verstanden, aber wie gesagt, ich habe mich mit den Konzepten der Achtsamkeit nicht so beschäftigt, als dass ich das wirklich ausschließen könnte, aber in den Definitionen, die ich kenne, hätte ich auch eher gesagt, dass es nicht so nah beieinander liegt, aber wie gesagt, da möchte ich mich nicht so klar positionieren, weil ich irgendwie da gut dazu nicht kenne. Soll ich? Also, ja. Ich glaube wirklich, dass das unterschiedliche Konzepte sind. Wir haben die noch nicht vereint, ich möchte das auch absolut nicht zusammenwerfen, da gibt es so viele Gedanken, die wir geleistet haben. Zur Achtsamkeit, worüber sich viele schon Gedanken über Jahrtausende gemacht haben. Vielleicht der eine Satz, zum Beispiel bei diesem MDSA-Programm, da geht es gezielt darum, Emotionen beispielsweise wahrzunehmen. Also es geht nicht darum, dass du irgendwo drüber gehst, dass du was glättest, dass du sagst, da ist nichts da, ich bleibe ruhig, sondern du explodierst eigentlich zum Beispiel deine inneren Strebungen, deine Regungen. Und das erzeugt das, was man sich gerade dann nach Achtsamkeit nennt. Mhm. Also wenn du Fokus ist, explizit, wo ist Ärger, wo ist Wut, in dir vielleicht. Du musst es in den Körper teilen, also mit dem Fokus in dir. Machst du Body-Scans, eine geliebte Technik. Ja? Also du kommst also hier für dich. Das ist jetzt noch keine sozialen Wirkungen erreicht. Ich bin voll an Bord. Nur wegen dem Ärger, das ist das Leben eigentlich, Zugang zu sich zu finden. Abstand kann ich sagen, das ist nur richtig, was er sagt. Und es gibt eine Definition, die ganz gut ist, also dass man von Moment zu Moment nicht bewertend aufmerksam ist. Das heißt, dass man nicht eben in dieses als Reaktionsschema geht, von dem er gerade gesprochen hat, sondern dass man diese Freiheit hat, sich das anzugucken, oh, ich bin ärgerlich, ohne in den Ärger reinzugehen, sondern einfach nur zu gucken, okay, was passiert gerade in mir. Und das, glaube ich, kann einem diese Handlungskompetenz oder Lebenshandlungsfähigkeit sehr. Also die eigene Handlungsfähigkeit sehr weit erweitern. Vielleicht ist das ein Punkt, den wir in der Abschlussdiskussion noch weiter diskutieren können, weil ich glaube, dass wir uns sonst ein bisschen verzetteln. Also wenn euch das wichtig ist, das weiter zu diskutieren mit der Achtsamkeit. Ich hätte auch noch was zu Reaktionen dazu, aber ich würde vorschlagen, dass wir das als Punkt uns behalten für die Abschlussdiskussion. Wenn das in Ordnung ist, dann würde ich jetzt einfach weitergehen. Weil eben genau Achtsamkeit ist ja was sehr auf die Person, auf das Individuum bezogen, und ich wollte ganz gern auch die gesellschaftlichen Aspekte mit einbeziehen, also inwieweit Glück mit gesellschaftlichen Aspekten was zu tun haben kann oder hat. Also erstmal nochmal einen kleinen Ausflug zu den Altgriechen. Die aristotelische Polis, dann Marx und Marcuse und dann neuropsychologische Forschung, die auch sehr kontrovers zu betrachten sind, aus denen hervorgeht, dass Slumbewohner zum Teil glücklicher sind als Mitglieder einer Wohlstandsgesellschaft. Und welche Folgen solche Studien implizieren können. Zuerst mal chronologisch gesehen die ersten Theorien. Aristoteles hat sich gefragt, welche Güter machen glücklich? Also welche Güter ermöglichen ein glückliches Leben? Also für Aristoteles erfährt der Mensch Glück nur in seiner Gesellschaftlichkeit, also als Teil einer Gemeinschaft. Glücksgüter umfassen das Einkommen aus fremder Arbeit. Das ist ein Zitat von Wesel zitiert Aristoteles. Das ist natürlich ein ziemlich extremes Zitat. Ich habe das nicht im Original finden können, aber ich weiß auch nicht genau, ob es eine Interpretation ist oder ob er es wirklich sagt, aber das ist damit verbunden, dass, was ich vorhin beschrieben habe, eben auch Aristoteles der Meinung ist, dass der Weise weiß, was Glück ist, und das aber auch bedeutet, dass andere Teilnehmer der Gesellschaft ausgeschlossen sind aus diesen Glückskonzeptionen, die nicht Einkommen aus fremder Arbeit, die nicht Zugang zu einem Einkommen aus fremder Arbeit haben, und auch keine gesellschaftliche oder politische Position haben können. Und dazu gehören Frauen und Sklaven. Das ist natürlich heutzutage sehr, sehr kontrovers zu betrachten, aber die Auffassung, dass Aussehen und Ansehen zu Glück führen kann, ist immer noch weit verbreitet, denke ich. Als zweites zu Marx und Marcuse. Mit einer Frage, die ich vorhin schon aufgeworfen habe, also ist Glück ein Privileg für besser Situierte oder die eben keine finanziellen Probleme haben? Marcuse sieht da, also das ist eine Analyse von Haupt, der eben Marx und Marcuse gegenüberstellt, wobei Marcuse sehr stark den Glücksbegriff als solchen kritisiert und auch nicht benutzen möchte. Und Marx spricht von, oder so versteht ihn jedenfalls Haupt, von Glück als Motor revolutionärer Handlungen. Also genau, nach Engels stellt sich eben, das hatte ich vorhin schon angeschnitten, deswegen würde ich es nicht nochmal wiederholen, aber eben für Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen eher die Frage nach der Bewältigung des Alltags als nach Glückseligkeit. Und jetzt zu dieser Studie, das ist eine Studie von Bayer. Also wenn ihr noch genauer die Jahreszahlen möchtet und so, könnt ihr mich dann fragen, dann kann ich euch wieder zukommen lassen. Da stellt sich die Frage, sind Slum-Bewohner glücklicher? Das ist keine Studie von Bayer, die zitiert er nur. Und da geht es darum, dass herausgefunden wurde, dass Slum-Bewohner nicht zwangsläufig unglücklich sind, da sie sich zum Teil stärker auf emotionale Beziehungen berufen. Nur sollte diese Studie vielleicht auch kritisch betrachtet werden, da man daraus leicht Schlüsse ziehen könnte, wie beispielsweise, dass an der Situation an diesen Armutsverhältnissen nichts verändert werden sollte. Also das wäre möglicherweise, wenn keine materiellen Ressourcen zur Verfügung stehen, kann es sein, dass Menschen sich stärker auf emotionale Ressourcen beziehen und daraus eine gewisse Zufriedenheit ziehen. Aber würde man diese Person eben fragen, bist du zufrieden mit deiner allgemeinen Situation, dass sie das eben verneinen würden. Okay, dann würde ich auf den zweiten Punkt kommen. Das ist ein anderer Themenbereich. Und zwar habe ich mich da gefragt, wie man jetzt aus einer subjektwissenschaftlichen Perspektive mit qualitativen Methoden eben das Glück untersuchen kann. Dabei habe ich mich mit Bourdieu beschäftigt und gefragt, also mit dem Elend der Welt. Lustigerweise ist es das absolute Gegenteil von meinem Forschungsthema, obwohl vielleicht auch nicht, weil das ja oft sehr nah ist. Also hier geht es eher so nur um methodologische Aspekte. Und zwar erstmal die Frage, sollte man oder wie wird ein Interview gestaltet, das sich irgendwie als lockere Unterhaltung gestaltet und eben nicht möglicherweise Machtverhältnisse zwischen dem Interviewer und dem Interviewten reduziert werden. Also hierbei besteht Bourdieu darauf, dass es Sinn macht, Interviewpartner aus dem näheren Umfeld zu wählen. Genau, dann der zweite Punkt ist, dass ich eine Transkription ohne Transkriptionsregeln vorgenommen habe. Und zwar nach einer Theorie von Marquardt. Die möchte ich gleich noch vertiefen. Dann eine Frage, die wir uns auch im Ausbildungsprojekt Subjektwissenschaftliche Berufspraxis gestellt haben. Und zwar kann in kritisch-psychologischer Forschung in Abwesenheit der Interviewpartner über sie gesprochen werden, weil es eben darum geht, dass es um eine teilnehmende Forschung geht und eben nicht von außen oder aus psychologischer Sicht bewertet werden soll, sondern die Person mit einbezogen werden soll. Die Frage vertiefe ich gleich. Und wie ein gemeinsamer Forschungsprozess durch die Kommunikation der Interpretation stattfinden kann. Also welche Möglichkeiten oder Probleme gibt es darin, wenn man Interviewpartner wählt, die man möglicherweise vorher schon kennt, also die nicht völlige Fremde sind? Bourdieu spricht da von dem Konzept der gesellschaftlichen Nähe, dass eben Konsens über Kommunikationsmechanismen besteht und dass eben nicht so stark Machtverhältnisse bestehen, beispielsweise Psychologe-Patient oder Arzt-Patient oder so, sondern dass es einfach zwei Subjekte sind, die sich gegenüberstehen und sich eben über einen Themenbereich unterhalten. Dabei ist gut, dass ein Konsens möglicherweise über Kommunikationsmechanismen besteht, beispielsweise wenn ich mich mit einer Studentin unterhalte, dann haben wir ein ähnliches Alltagsverständnis vielleicht. Wir wissen, was heißt es, zur Uni zu gehen, was heißt es, Prüfungsstress zu haben und so. Darüber müssen wir uns nicht mehr verständigen. Andererseits gibt es da so viele implizite Selbstverständnisse, dass möglicherweise wichtige Fragen nicht mehr gestellt werden. Dass dieses Problem wirft Bourdieu auf. Der zweite Punkt, die Transkription ohne Transkriptionsregeln. Also nach einer Theorie von Marquardt kann dann das Interview als Basis für weitere Diskussionen verstanden werden und wird nicht mehr auf die Momentaufnahme reduziert. Also somit wird die Person auch nicht analysiert, sondern der Interviewpartner wird eben als eigenständige Person gewertet, die auf Basis dieses transkribierten Interviews mit einem diskutieren kann. Eine besondere Rolle spielt dabei die Autorisierung durch den Interviewpartner. Das bedeutet einfach praktisch gesehen, dass man die Interviews transkribiert und dann der Person zuschickt und der Interviewpartner eben sagt, bin ich damit einverstanden, bin ich nicht damit einverstanden oder möchte ich was herauskürzen. Und deswegen macht es auch wenig Sinn, halt in dieser Art der Forschung die Transkriptionsregeln zu beachten, weil eben auch Einwürfe wie räuspert sich oder hustet oder lacht oder so eben von den Interviewpartnern im Laufe der Autorisierung rausgeschnitten werden können. Also wäre es sowieso eine Abkürzung. Dann kann in kritisch-psychologischer Forschung in Abwesenheit der Interviewpartner über sie gesprochen werden. Hierbei das Konzept der teilnehmenden Forschung. Also es heißt, dass die Interpretation und Analysen eben alle offengestellt werden und mit dem Interviewpartner diskutiert werden. Also er wird nicht von oben herab quasi bewertet, sondern ist ein gemeinsamer Prozess. Dabei ist natürlich die Frage auch aus Zeitgründen und aus praktischen Gründen, was passiert, wenn ich außerhalb, also wenn ich ohne den Interviewpartner quasi Ergebnisse darstelle und über die Person spreche, ist das möglich? Also wir sind da auf den Punkt gekommen in der Diskussion im ISB, dass das schon Sinn macht, aber nur wenn die Diskussionsergebnisse mit dem Interviewpartner ausgetauscht werden und dann für die Person zum weiteren Erkenntnisgewinn von Nutzen ist. Und wenn sie damit einverstanden ist. Also, da fand ich besonders von Bedeutung, dass eben anders als beispielsweise in psychiatrischen Zusammenhängen keine Akten bestehen, zu denen eben die Betroffenen keinen Zugang haben. Oder das bedeutet auch, dass ein gemeinsamer Forschungsprozess besteht durch die Kommunikation der Interpretation. Das war auch ein Punkt, der für meine Interviewpartnerin Lisa von besonderer Bedeutung war, weil eben sie im therapeutischen Zusammenhang die Erfahrung des Therapeuten gemacht hat, der quasi weit weg sitzt, Notizen nimmt, zu denen sie keinen Zugang hat. Und das, in diesem Prozess habe ich halt Notizen genommen, aber sie konnte sie dann lesen und das war für sie was Neues irgendwie. Für die anderen Interviewpartner hatte das nicht so eine Bedeutung, weil sie nicht Therapieerfahrung haben. Dabei war es für mich auch wichtig, herauszufinden, inwieweit meine Interpretation oder die Interpretation des Kolloquiums mit denen der Interviewpartners übereinstimmen. Also beispielsweise habe ich den Interviewpartner als ängstlich wahrgenommen, dann frage ich ihn, warst du wirklich ängstlich? Und dann spricht man eben darüber, inwieweit es auf das Thema bezogen werden kann. Und auch eine Frage, die ich in den Nachgesprächen gestellt habe, ob Glück überhaupt ein relevantes Thema für die jeweiligen Personen sind, ob es Sinn macht. Das ist auch eine Idee der teilnehmenden Forschung, dass man eben auch Forschungsthemen sucht, die für die Personen irgendwie relevant sind. Wobei auch rauskam, dass ich habe zwei Nachgespräche geführt, für das dritte Interview hat es aus Zeitgründen nicht geklappt. Wobei für eine Person das ein relevantes Thema war und für eine Interviewpartnerin war es kein relevantes Thema, weil sie sich eher mit ihrer inneren Leere beschäftigen wollte und nicht mit Glück. Das ist für sie nicht so wichtig. Bevor ich zum nächsten Punkt komme, gibt es jetzt eine Frage? Wie bist du hier? Ich habe eine Frage gefragt. Ist das Glück für dich ein relevantes Thema oder ist das noch irgendwie anders? Genau. Und dann hat sie gesagt, so. Nein. Genau. Also, oder relevantes Thema, also, was habe ich genau gefragt? Ist es wichtig für dich oder hättest du lieber ein anderes Thema behandelt? Ach so, genau. Nee, vielleicht ein bisschen abgestuft. Also ist es für dich ein besonders relevantes Thema? Also nicht, ob sie sich überhaupt nicht damit beschäftigen möchte. Genau, hast du recht. Also gerade beispielsweise, wenn man Menschen therapiert, die Gewalterfahrungen haben oder andere Traumata, wenn man sie dann fragt, was macht dich glücklich, vielleicht fühlen die sich dann auch nicht so ernst genommen. Also deswegen fand ich es wichtig zu fragen, ob es überhaupt ein relevantes Thema ist, weil man vielleicht dann sagt, ja, sei doch mal glücklich und die wollen eigentlich über Gewalterfahrungen sprechen. Ja? Hast du das auch vorhin thematisiert? Also inwieweit es sozusagen übergriffig ist, da jetzt nur zu sprechen? Nee. Ich habe mir erst nachher überlegt, dass es im Laufe des Kolloquiums eben, dass es Sinn machen würde, zu wissen, ob es überhaupt ein relevantes Thema ist. Also ich bin da drauf gekommen durch ein Praktikum beim Krisendienst, weil es halt da um Suizidprävention ging und darum, Ressourcen zu finden, die eben Suizidprophylaxe machen können. Und deswegen bin ich auf das Thema gekommen, aber ich habe es nicht vorher gestellt, nee. Also man könnte im Prinzip auch vorher die Person fragen, ob es ein Thema für sie ist, aber sie wussten ja, um was es geht in dem Interview. So indirekt. Genau. Also sie haben sich nicht geweigert, die Frage zu beantworten. Also kann Glücksforschung als handlungsermöglichend gesehen werden? Hierbei, also Gilbert und Lisa, das sind zwei Interviewpartner gewesen, wobei ich sagen muss, dass das sind Pseudonyme, die die Person gewählt haben. Also ich habe das anonymisiert. Da stellte sich die Frage, fühlen Sie sich dem Glück oder dem Unglück ausgeliefert? Also dass Sie nicht handeln können, um Glückszustände herbeizuführen. Also über Lisa habe ich schon ein bisschen gesprochen. Gilbert, da werde ich gleich noch Auszüge zeigen, der sieht eben für sich Glück ausschließlich in der Passivität durch den Drogenkonsum eben. Also durch den Rausch und dass er eben nicht handeln muss und alles positiv sieht. Und das habe ich auch ein bisschen so verstanden, dass er sich ausgeliefert fühlt. Das sind auch eher Diskussionspunkte, ich habe vielleicht noch Auszüge. Dann noch kurz angeschnitten das Flow-Konzept von Csikszentmihalyi. Kann Glück durch das Training von bestimmten Fähigkeiten herbeigeführt werden? So in dem Buch das Flow-Erlebnis geht es darum, dass Menschen, die klettern oder komponieren oder Schach spielen, dass sie eben durch die Ausübung dieser besonderen Fähigkeiten einen Zustand erleben können, den der Flow nennt, also so eine Art Fließen. Und da ist auch die Frage, ob eben durch das Training von solchen Fähigkeiten Zugang zu Glück ermöglicht werden kann. Und als letzte Diskussionsfrage, kann man Glück und Handlungsfähigkeit zusammenstellen? Also das haben wir schon in dieser Diskussion um die Achtsamkeit angeschnitten. Oder ist es nicht so vereinbar? Das war für uns im Kolloquium auch nicht ganz klar, ob man das vereinen kann oder ob nicht umgekehrt Unglück eher handlungsfähig macht, weil man irgendwas verändern möchte. und nicht in so einem Zustand der Zufriedenheit schwebt, wie in dem Zitat von Adorno. So, genau auf die Punkte möchte ich gleich nochmal zurückkommen, wenn da Diskussionen sind, und die eben auf die Interviewauszüge beziehen, die ich im Folgenden habe. Und dann würde ich vorschlagen, dass ihr euch das durchliest und dass wir dann in die Diskussion einsteigen. Das ist ja klar, ich habe meine manischen, also ich bin also bei mir ist die Krankheit ja nicht so ausgeprägt. Ich habe keine Manie, ich habe nur eine Hypermanie. Aber ich weiß in der Manie schon, dass sie, das ist die Freude, also das gibt ja verschiedene Fälle, die Freude nicht richtig echt ist, weil sie teilweise viel zu explosionsartig ist. Und deswegen würde ich es auch vom Glück unterscheiden. Das ist so eine total hektische Freude, so eine viel zu schnelllebige Freude, so eine Freude, die mich stresst eigentlich eher so. Nee, also wenn ich zum Beispiel in der Manie bin, kann ich auch nicht entspannen oder so, weil ich die ganze Zeit irgendwie tolle Ideen habe, die ich irgendwie verwirklichen muss, oder weil ich in 1000 Sachen auf einmal machen muss, weil ich auch ein bisschen mehr das Bedürfnis auf Party habe. Oder das ist nicht dieses Glück oder eine Zufriedenheit, wie ich sie eigentlich, also diese innere Ruhe, ich glaube, sehr wichtig ist, um Glück zu spüren. Die kann man nicht mit einer Manie vergleichen. Das ist zu Glück und Manie. Dann Glück und Seligkeit. Also es sind die verschiedenen Interviewpartnerinnen. Weil ich oft das Gefühl hatte, dass mir also glücklich, überlegt, eher befremdlich und unpassend vorkam. Also auch zu kurz gegriffen erschien und vielleicht auch einfach nicht definiert genug auf diese Situation passen kann. Und deswegen habe ich mich entschieden, dafür ein anderes Wort zu benutzen, weil es auch für mich einfach viel mehr ist, diese Seligkeit. Es füllt mich viel mehr aus und es ist viel mehr auch im Zusammenhang mit Liebe und viel mehr ja ein tiefes, inneres, befriedigtes Gefühl. Also das ist auf Englisch gewesen. Ist jemand vorlesen mit schlechtem Akzent. Glück durch künstlerisches Schaffen. Also das ist erstmal der Künstler. Da geht es darum, um die Glücksempfindung bei Konzerten, wenn er Konzerte gibt. Will jemand lesen? Willst du denn? It's by the energy you communicate. This kind of connection, you and happy, you can fight with him in the work, but in the letzte, da geht es eben um die Rauschmittel, um die Glücksempfindung bei Rauschmitteln. Okay, das war zu den Interviewauszügen und wir können jetzt zur Diskussion übertreten. Ich werde noch vier Fragen aufwerfen und dann können wir vielleicht, wenn ihr noch diskutieren wollt oder Fragen habt, haben wir euch noch. Also wie kann oder sollte überhaupt Glücksforschung auf die kritische Psychologie bezogen werden? Kann Glück definiert werden? Kann Glück individuell gefasst werden? Oder sind Prozesse, Glücksprozesse gesamtgesellschaftlich zu fassen? Und wie kommt es, dass Glücksforschung der akademischen Psychologie ferngeblieben ist und auch der kritischen Psychologie? Also ich habe die verschiedenen Konzeptionen analysiert, genau. Ich habe schon abgegeben. Okay. Dann kannst du jetzt eine Antwort geben, ist jetzt die Glück, also Handlungsfähigkeit, ja, nein, für wen, worauf kommt es an? Also, ich habe das jetzt, die Diplomarbeit war eher so eine Art Analyse von den verschiedenen Konzeptionen. Und den Begriff der Handlungsfähigkeit, das wäre sozusagen eine Erweiterung davon. Also ich fand es erstmal schwer, eine Definition zu finden. Also habe ich erstmal in der Literatur nach Definitionen gesucht und dann geguckt, wie die verschiedenen Interviewpartner Glück auffassen. Und das war eher so eine Art Analyse. Und die Frage jetzt wäre halt, inwiefern kann Handlungsfähigkeit darauf bezogen werden? Also ich habe sozusagen... Deswegen kam ich auf die Ausschnitte, weil ich sozusagen verschiedene Glücksempfindungen bei diesen Personen gesucht habe und es dann ein bisschen auf die Literatur bezogen habe. Also beispielsweise hier bei dem Künstler, das ist auch nach der Theorie von Csikszentmihalyi, dass eben dieses der empfindet eben dieses Flow sozusagen, wenn er ein Konzert gibt. Und das war eher so eine passive Vorstellung. Genau. Und dann auch das Glück in der Manie. Also es war eher so eine Art Analyse. Also die Handlungsfähigkeit kam erst später dazu. Deswegen habe ich das jetzt ein bisschen mit einbezogen, weil ich das ganz spannend fand, wie man das drauf beziehen kann. Auch Gemeinsamkeiten dabei gefunden, wo wir sagen, dass sie überschneiden für die Ebene? Also interessant fand ich den Unterschied bei Lisa und Jefta. Jefta ist die mit der Seligkeit. Dass eben Lisa irgendwie eine bestimmte Grenze sieht. Also sie kann nicht mehr als zufrieden sein und Momente eben des rauschhaften Glücks empfinden. Und Jefta beschreibt eben so ein tiefes inneres Gefühl. Also, genau. Aber es waren, wie gesagt, auch sehr unterschiedliche Auffassungen. Also es war nicht in dem Rahmen, die dann zu vergleichen. Ich habe eher so eine Analyse erstmal gemacht. Ja? Ich habe eine Frage, und zwar in Bezug auf, also theoretisch, und zwar wenn ich jetzt Glücksforschung auf irgendwie Resilienzforschung geknüpft ist, und Resilienz ja, also jetzt vom Standpunkt der kritischen Psychologie, irgendwie eigentlich das Gegenteil von der Handlungsfähigkeit und quasi die Anpassung wäre. Genau. Ob du dazu dir auch was überlegt hast, oder wie du das siehst, weil ich finde es recht spannend in dieser Handlungsfähigkeit und Resilienz, ja, irgendwo auch zu Glück führt, ja. Wie, inwiefern? Naja, durch die Anpassung, weiß ich, durch die Anpassung der Situation, wäre ich auch glücklich, ja. Oder die Menschen sind dann auch so resiliente Menschen, und zwar schon dann, können sich anpassen in schwierige Situationen, in einer Katastrophe. Also es geht zum Beispiel darum, der Verlust einer nahen Bezugsperson, dass manche Menschen können das einfach sehen, das ist Chance und können irgendwie aus dem wachsen. Ja? Also im Sinne der positiven Psychologie dann. Genau, das ist eben so positive Psychologie, die ja auch irgendwo dann zu dem Glück führt, ja. Aber quasi den Bestrich des philosophischen Psychologie. Genau, deswegen wollte ich die Frage aufwerfen, ob es überhaupt verknüpft werden kann. Also ich habe die Handlungsfähigkeit darin, zum Beispiel in der Marx'schen Definition des Glücks gesehen, dass es eben Handlungen oder motiviert zu Handlungen, die sozusagen was an den Zuständen verändern können, also auch im Sinne der Ressourcen, dass man eben sich überlegt, welche Ziele kann man haben oder was kann irgendwie Energie mobilisieren. Aber es kann natürlich auch im Sinne von Resilienz gesehen werden, dass man nichts ändert. Also ich glaube, das sind auch einfach zwei verschiedene Glücksdefinitionen. Da haben wir noch haben wir im Kolloquium auch noch keine gute Lösung draus gefunden, weil auch Gisela Ullmann auch die Frage gestellt hat, ob vielleicht eher Unglück handlungsfähig macht. Also umgekehrt ist, wenn man unglücklich ist, möchte man irgendwie etwas an der Situation verändern. Das sind vielleicht einfach zwei verschiedene Definitionen, ja. Aber in dem Sinn wollte ich es eigentlich auf die Handlungsfähigkeit schon beziehen. Vielleicht die Diskussion, die wir vorhin zurückgestellt haben. Ja. Ging es in irgendeiner Form auch während den Interviews mal darum, dass ein Erleben von eigener Handlungsfähigkeit sozusagen als Auslöser auch von Glücksgefühlen oder so empfunden wurde? Oder war das gar nicht so Thema dieser Handlungsfähigkeit im Interviews? Also du meinst, dass die Möglichkeit zu handeln selbst? Ja. Genau. Das war, wie gesagt, das war eher so eine Beschreibung, was Glück ist. Und das wäre halt so eine Erweiterung, das wäre eben nächste Frage, das wären nächste Fragen, die man weiterstellen könnte. Aber genau, das könnte ja auch als Glück gefasst werden, dass man sieht, ich kann handeln und dass es das zufriedener macht. Also das war auch eine Idee dann, genau. Der Grund ist, weshalb es für sie kein Glück bedeutet, weil sie nicht handeln kann in der Situation, weil sie dem völlig ausgeliefert ist. Also sie hat zwar dieses Gefühl des Rausches, aber sie kann nicht selbst was draus machen. Also sie ist dem sozusagen ausgeliefert. Das war bei ihr auch ein Punkt, der besonders wichtig war, dass sie sich einfach auch ihren Gefühlen ausgeliefert fühlt und nicht sieht, wie kann ich was verändern, wie kann ich mich anders. Vom Rausch, was jetzt ja in zwei Situationen auf jeden Fall mal angesprochen wurde, oder vielleicht sogar auch bei dem künstlerischen durch dieses Vorerleben, inwieweit das vielleicht auch gesellschaftliche Einschränkungen sind, die daraus keine Handlungsfähigkeit entstehen kann. Also dass das immer in so einem individuellen Rahmen gefasst zu sein scheint, wo es ja auch in anderen Kulturen Möglichkeiten gibt, auch bestimmte Rauschzustände als Handlungsimpulse zu nehmen oder als gesellschaftliche Impulse zu nehmen. Also das finde ich eben, das schwingt immer so ein bisschen mit, wie weil auch diese ganzen Vorstellungen davon auch durch den Kontext geprägt scheinen. Also so finde nicht das, diesen Erzählungen. Ja, also er nimmt es, da könnte man vielleicht auch zwischen ihm unterscheiden, dass er, also die haben beide auch mit Rausch zu tun, aber er sieht vielleicht seine generelle Situation eher so, dass er eben nicht handeln kann in seiner Situation, also in seiner Arbeitssituation. Und er kann handeln. Also beide empfinden den Rausch, aber er findet sich in einer besseren, also Albert heißt, er findet sich in einer besseren, auch gesellschaftlichen Situation, die ihm eben ermöglicht, mit diesem Rausch eben auch zu handeln, kreativ zu sein und so weiter. Und für Gilbert, Gilbert ist eben Rausch auch irgendwo eine Beschönigung. Ja? Das ist für mich schwierig, so ein bisschen die Frage, offenbar die Handlungsfähigkeit und verschiedene Interpretationen von Glück so quasi zu vereinzeln. Was ich mir jetzt genommen habe, ein bisschen, ist dann in Anführung, weil irgendwie so. Die drei Thesen, einerseits standardische Zunahme auf Glücksverhinderer im Sinne von, welche externen Faktoren sprechen dagegen, dass ich mein Glück entfalten kann. Glück womöglich als Wohlstandsphänomen, das wird dem so einen exklusiven Charakter geben. Und, kann man diskutieren, ob das wirklich so sein muss. Und dann vielleicht eine Folgerung zu sagen, Unglück als Voraussetzung zur Aktivierung von Handlungsfähigkeit. Dass man so ein paar Thesen irgendwie Glück genommen hat. Ich glaube, man kann einiges, also ich versuche das gerade für mich einzuordnen, wo es irgendwie hinpasst. Eine intuitive Annahme, die vielleicht jeder schon irgendwie ein bisschen kennt, wenn man die Bedürfnispyramide von Maslow hat, wenn man am Anfang tatsächlich erstmal die notwendigen strukturellen Grundbedürfnisse versorgt sieht. Ja? Nahrung über den Kopf arbeiten, man vielleicht bis zu einer existenziellen Sicherung vereinbart. Und darauf aufbauen vielleicht dann, wo der Fokus der positiven Psychologie, der hingeht, wo man den Flow-Zustand hat, als ein Aufgeben in der Handlung oder Resilienz. Ich finde es extrem spannend. Ich weiß auch nicht, ob das sich widerspricht. Aber die positive Psychologie heißt ja nicht, dass die Existenz abgesichert ist. Das heißt nur, man muss sich eben mit dem abfinden, was man mit der Situation abfinden muss. Also man könnte das so sehen. Ich denke, die Bewegung von Seligmann war vor allem so zu sein, wir haben uns jetzt in der Psychologie knapp 100 Jahre oder so damit beschäftigt, was wir alles an Defiziten in uns entdecken und versuchen es irgendwie zu kurieren, zu therapieren. Und wir haben so wenig uns damit beschäftigt, was uns eigentlich glücklich macht. Wobei, wenn man jeden fragt, was möchtest du, was ist dein Ziel, was ist dein Sinn, irgendwie kann man glücklich sein. Was bedeutet Glück für dich? Und dass man da anfängt, dass man dieses weite Feld, und das ist eine Jugendwissenschaft, das ist jetzt nicht mal 20 Jahre, das langsam seine Blüten schlägt, also wenn man Flourishing oder sowas, mit einem Erweiterungskonzept, also ich glaube, es gibt viel, was dort fruchtbar sein könnte, was ich durchaus, was man mit dem Konzept der Handlungsfähigkeit irgendwie nicht ganz beschämt. Ich bin jetzt dabei, das nicht hier näher zu erschließen, zu bleiben, wie verknüpft sich das individuelle Glück, das auch eine Kreation von ihm ist. Das hat sicherlich eine, wie man sich Glück konstruiert oder was man für sein Glück braucht. Und das mit den gesellschaftlichen Verhältnissen und so weiter. Und was man dazu beiträgt. Und eine Prüfung, die ich noch nicht zu tun habe, aus den Merken von vorne, hat mich an Harald Wallach erinnert, der genau diese Gruppe schlägt und eine Kultur der Achtsamkeit eben vorschlägt, eine Bewusstseinskultur, die dahin geht, wenn jeder für sich die Verantwortung oder die Bewusstsein erlangt, dass er beispielsweise die Meditation als eine Methode in der Füße gelangt, dass ich dann, also aus dem Innern heraus natürlich auch die äußeren Verhältnisse ändern, dass man eben nicht darauf wartet, verändert sich der Rahmen, damit ich glücklich sein kann. Momentan ist der Rahmen eben der Glücksverhinderer, für mein eigenes Glück, was irgendwas nicht in der Gesellschaft steht. Aber die Frage ist, ob man da eben, um wieder auf den Begriff des Befriedigungsverbrechens zu kommen, dass man in solchen Zusammenhängen der Achtsamkeit oder der positiven Psychologie, dass man da sehr stark irgendwie auch versucht, so innere Bestrebungen irgendwie auf eine Art zu dämpfen. Also es geht, glaube ich, schon auch darum, dass man Gefühle stärker empfindet und so weiter, aber was vorhin auch gesagt wurde, dass eben nicht der Ärger sofort gelebt wird, sondern erstmal klar gemacht wird in der Achtsamkeit, ich bin jetzt ärgerlich. Aber es ist ja auch irgendwo dann eine passive Art. Also man sagt, ich bin jetzt ärgerlich, was kann ich jetzt machen, anstatt zu sagen, ich handle, ich gehe zum Beispiel mich dagegen protestieren, dass ich entlassen wurde oder so. Also ich sehe darin auch irgendwie so eine Art Befriedungsverbrechen. Ich stimme so weit zu sagen, ich nehme den Ärger wahr. Die Frage ist, ist mir die Handlung, wenn ich das ausaktiviere, im Sinne von Katharsis oder wie, ist mir das nützlich? Also hat es als Folge für dich zufriedenstellende, glücksbringende Folgen? Ja? Es kann praktisch sein, irgendwie zu zeigen. Aber es kann auch besser sein, gewaltfrei irgendwie zu bleiben. Und erstmal. Also ich will jetzt, also das habe ich jetzt nicht irgendwie so. Also ich meine, das ist eine gewaltfreie Kommunikation, ja? Ich meine jetzt nicht so, dass Ärger so durch Aggressivität oder so Ähnliches gezeigt wird. Man kann ja Ärger auch ausdrücken, indem man gewaltfrei bleibt, aber es trotzdem ausdrücken. Also ich meine jetzt den Schritt von der Wahrnehmung, man sitzt und sagt, ich bin jetzt ärgerlich und handelt aber nicht. Aber man kann ja durchaus auch irgendwie Ärger ausdrücken, ohne jetzt also aggressiv zu halten. Das hoffe ich, dass ihr mich da nicht irgendwie falsch verstanden habt. So ist es nicht gemeint gewesen. Ja. Ich wollte mal sagen, ich stimme da wieder vollkommen überein. Und zwar, es gibt einen Ausbruch aus dem tibetischen Buddhismus, der sagt, wenn du merkst, dass du Angst verspürst, dann sei wie ein Stein, mach gar nichts. Weil alle Handlungen, die du machst, aus Angst heraus und aus irgendeiner negativen Emotion, wird zwangsläufig, logischerweise, mehr Angst, mehr negative Emotionen um dich herum und in dir erzeugen. Insofern ist es schon unglaublich essentiell, sich darüber zu bewusst zu werden und nicht zu bewerten. Also, wie gesagt, das ist gleich das Schwierigste überhaupt, ist nicht zu bewerten, sondern einfach nur zu sagen, okay, da habe ich Angst, da bin ich wütend, da weiß ich nicht weiter oder irgendwas. Hauptsache man ist sich darüber bewusst und kann dann versuchen, seine Sichtweise daran zu ändern. Und also ich kenne das Konzept der Handlungsfähigkeit auch nicht jetzt so. Ich glaube, dass das schon der Schritt ist, um Glück zu kultivieren. Also ich meine, wir können ja nicht mehr davon ausgehen, dass das Gehirn und diese ganzen Kapazitäten so fest sind, wie wir immer angenommen haben. Das ist einfach nicht mehr so. Also ich meine, jetzt die Neurowissenschaft wurde irgendwie kritisch beäugt, aber die hat einfach gezeigt, dass im Training Emotionen fast zu 100% verwandelt werden können. Also es geht nicht um Unterdrückung, weil dann kommt es woanders wieder raus, sondern es geht um Kultivieren, um die Sichtweise. Also ich glaube, es ist immer, dass negative Emotionen immer nach falscher Sichtweise, was von der buddhistischen Tradition vorgebracht wird, sehr viel Wahrheit mitbringt. Weil ich hier auch schwierig finde, was du gesagt hast, die positive Psychologie und die Achtsamkeit zusammenzubringen, weil so wie ich euch jetzt verstanden habe, wäre Achtsamkeit auch einfach die verschiedenen Gefühle stärker wahrzunehmen. Und positive Psychologie ist schon sehr stark darauf angelegt, eben keine ärgerlichen Gefühle zu empfinden. Und man kann ja durchaus, das ist wirklich so formuliert. Also das ist zum Teil, hat mich ein bisschen geärgert, als ich das gelesen habe. Aber es ist wirklich so formuliert. Also ich fände es wichtig, dass eben ärgerliche Gefühle empfunden werden. Eben nicht im Sinne von Aggression, sondern dass dadurch eben eine Handlungsfähigkeit entsteht. Was kann man daran ändern? In Abgrenzung zur positiven Psychologie, die eben dann sagen würde, man sieht schlechte Situationen nur als vorübergehend an und Ärger ist tabu sozusagen. Also da sehe ich schon einen großen Unterschied, aber zwischen Achtsamkeit und positiver Psychologie. Ja, ich wollte noch dazu sagen, dass das ja eigentlich auch Konzepte sind, die sich in dem Sinne gegenüberstehen, weil dieser kritische Gesichtspunkt ja eigentlich die Leute in dieser Handlungsfähigkeit, ich sage jetzt mal überspitzt gesagt, hin zur Weltrevolution führen möchte. Da soll etwas passieren, was größer ist als man selbst. Und diese positive Psychologie ja eher aufs Individuum in dem Sinne schaut, dass es mich nicht kaputt machen soll. Also es sind ganz andere Ansätze. Die Handlungsfähigkeit soll mich ja in eine Lage versetzen, gegen etwas aufzubegehren oder nicht mehr weiter ein System zu unterstützen, was mich unterdrückt oder andere unterdrückt. Und die positive Psychologie hat ja den Ansatz, gar nicht das System zu verändern, sondern meinen Umgang damit zu verändern. Also, dass ich nicht am System zerbreche. Was im Endeffekt natürlich auch ein guter Schritt ist, um dann hinterher am System was ändern zu können. Wenn ich schon nicht von kaputt gegangen bin, ist das der erste Schritt, dass ich was futtern kann. Aber es sind immer Ansichten darauf. Also in der ganz kurzen positiven Psychologie, die Frauen, die Beispiele von den Interviews mit den Frauen, die Seligmann in seinem Buch anbringt, da finde ich das eher so, also ich habe nicht den Eindruck, dass es darum geht, dass sie was an ihrer Situation ändern, sondern auch sehr stark, dass sie einfach ihre Situation so annehmen, dass sie, dass dann keine Veränderung gerade dann eintritt. Also, genau. Das ist, ja. Ja, als du das Quiz gesagt hast, ich glaube, also so wie ich das verstehe, dieses Achtsamkeitskonzept schließt es überhaupt nicht aus, dass man nach außen handelt und das System verändert, sondern, also so wie du auch gesagt hast, es geht mir darum, Gefühle zu meistern und nicht aus den Affekten zu handeln. Ich glaube, dass, also das Ziel ist ganz im Gegenteil, dass man diese Handlungen effektiver macht und nicht durch Ärger oder Wut bestimmen lässt. Und das ist schon was ganz anderes, als dass man nur so, wie du meinst, vielleicht so ganz passiv nur nach innen schaut und dass mich das Ganze nicht kaputt macht. Ich glaube, es geht wirklich darum, die Handlungen effektiver zu machen und die nicht durch diese äußere Reiz bestimmen zu lassen. Ja, das freut mich auch dann, wie ausdrücken. Das ist dann nicht so angekommen. Ja, das ja. Ich würde ganz gerne was zu den scheinbaren Gegensätzen sagen. Und zwar ist es ja nicht so, dass die Menschen versucht haben, Dinge auf dieser Welt zu bewegen, an furchtbar unglücklich und verbittert waren. Und am ganzen Gegenteil, dass die meisten, die Energie hatten, zu versuchen, Veränderungen anzustreben, für sich halt notwendiges Glück hatten. Also ich kann jetzt nur einen kleinen Einblick geben. Ich habe zwei Biografien gelesen. Einmal eine Frau, die bei der Organisation in Nicaragua mitgearbeitet hat. Und einmal über Josephine, die hatte vor, ich glaube, über 10 Jahren Hausarrest, also durfte sich aus ihrem Zuhause nicht wegbewegen, musste jeden Tag mal zur Polizeistation gehen und durfte keine Besuche empfangen. Es war eben Form der Strafe. Und die Biografie heißt halt einsam, aber nicht allein. Und sie war durchaus dafür, die Verhältnisse zu verändern. Das ging damals um die Apartheid. Und sie war in diesem Komitee tätig, was sehr viele, sagen wir mal, Projekte gegen die Unterdrückung der Schwarzen in Johannesburg organisiert hat. Und die haben es halt geschafft, also die waren auch im Gefängnis, die wurden auch etliche Male angezahlt, und die haben es halt geschafft, aus ihrer Gemeinschaft dunkle Energie und auch Glück zu ziehen, um diesen Kampf fortzuführen. Weil es ist schon so, dass ein gewisses Maß von Leid notwendig ist, um die Menschen dann fähig zu machen. Aber es ist auch so, dass Menschen ein gewisses Maß von Energie brauchen, um die Handlung engagiert und langfristig durchzuziehen. Gerade bei gesellschaftlichen Veränderungen ist es so, dass es nicht ein Tagesgewohnheit ist, sondern dass es ein konsequenter, langwieriger, geplanter Kampf ist, von dem man viel Energie und emotionale Stärke und Kraft braucht. Und dazu ist es eben auch notwendig, Glück auf einen gewissen Moment zu ziehen. Also ich sehe das halt hier nicht als Widerspruch, ich sehe die Notwendigkeit. Meiner Meinung nach ist die Vogelstrategie eben darin, eben diese maslowische Pyramide, die eben nicht erfüllt ist, weil wir ja zum Beispiel keine Freiheit hatten, weil wir zum Beispiel nicht genug Energie hatten, nicht genug Essen hatten, eben halt umzukehren und daraus Energie zu ziehen, aber trotzdem eben nicht sich einfach damit abzufinden, sondern in die Aktivität zu gehen. Und was ich auch noch abgrenzen wollte zu, wir sagen ja, Unzufriedenheit macht Handlungsfähigkeit, also wirklich die gesellschaftlichen Veränderungen halt stark von dem abgrenzen, zu einer momentanen Unzufriedenheit. Wenn wir zum Beispiel momentane Unzufriedenheit haben, nehmen wir mal ein Platz Beispiel von jemandem in seinem Job, der ist nicht zufrieden, damit wie viel Geld er verdient, dann ist es so, dass er diese Handlung tut, weil er sich von der Handlung etwas verspricht. Er verspricht sich von dieser Handlung, dass die Handlung zum Erfolg führt und dass dieser Erfolg ihn glücklich macht. Das heißt, wir haben den Erfolg, der quasi das Glückskonsumgut ist. Und das ist meiner Meinung nach nicht dasselbe wie das Glück, was mehr für gesellschaftliche Veränderungen zu bewegen. Also natürlich arbeiten auch viele Leute auch in Erfolg hin, aber sie müssen auch Glück produzieren, um diesen langen Kampf dann durchzuziehen. Also die haben zum Beispiel versucht, also rauszufinden, wie viele von ihren Verwandten immer mitmachen und so weiter. Und das, also viele Sachen führen einfach nicht zum direkten Glück, sondern man muss auch wirklich Kraft produzieren, um diese gesellschaftlichen Veränderungen zu bewirken. Das wollte ich einfach in den Raum stellen, weil es bis jetzt so gut hat, auch das halt gegensätzlich ist. Und ich finde, das sind Stärken miteinander. Das war auch ein bisschen so eine Fragestellung, wie ich darauf gekommen bin. Eben, wie gesagt, in diesem Praktikum im Zusammenhang mit Suizidprävention war es auch oft, viel ein Begriff, den ich sehr wichtig fand für auch so Glücksforschungstheorie, es war der Begriff der Psychohygiene. Und zwar darum, dass es sehr wichtig ist, sich als Praktiker oder als Praktikerin zu stärken, wenn man eben mit starkem Leid zu tun hat, dass man guckt, was kann mich selbst glücklich und zufrieden machen, damit ich selber irgendwie was bewirken kann und eben mit suizidalen Menschen arbeiten oder mit Menschen, die in einer schlechten Situation sind oder leiden oder so, dass ich eben stark bin, dass mich dieses Leiden irgendwie nicht vereinnahmt, sondern dass man sich irgendwo auch stärkt, um damit arbeiten zu können. Das war der eine Punkt. Und das andere war ein Thema, was im Kolloquium aufgekommen ist, und zwar die Behandlung von Folteropfern, die, also in dem Fall ging es um Frauen, die politisch aktiv waren und deswegen gefoltert wurden und danach eben nicht mehr, dann haben wir uns eben die Frage gestellt, die haben dann ihre ganze politische Arbeit sozusagen aufgegeben nach dieser Folterung. Und da ist halt die Frage, wie kann man jemanden, der gefoltert wird, irgendwie dann wieder so eine Basis herstellen, dass sie irgendwie noch dann Ideale haben vielleicht in dem Fall. Also, naja, eine Überarbeitung. Also es gibt ja dieses Einstellungsrecht und Weltbild und Selbstbild ist durch Traumata. Und das ist ja bei Folteropfern eben ganz extrem, weil wir halt den Glauben in die Selbstwirksamkeit, den Glauben des Vertrauens in die Nahumwelt, sprich, das ist mein Umkreis, meine Freunde, meine Verwandten, ich kenne, und der Glauben in die weitere Umwelt, also wo kann man sich darauf verlassen, dass das quasi alles erschüttert wird. Genau, und die Idee war halt auch in dieser Glücksforschung, dass eben geliebt wird, sowohl mit Patienten oder Klienten zusammen, also im Fall der Folteropfer, als auch als Praktiker, dass man so eine Art Basis entwickelt, die irgendwie Energie gibt, sowohl in der Therapie als auch des Welt- und Selbstverständnisses in der Welt, reicht es nicht, da reicht, also da kommt man Glücksforschung nicht weit, weil es ist, als ob man ein Mosaik hat und dann hat man Glücksforschung mit den zwei Stücken davon. Es sind zwei Stücken davon, aber dass man eben versucht, wieder so einfach Ressourcen zu finden, die diese Person wieder aktiv machen können. Naja, das muss man ja erstmal das Vertrauen in diese Ressourcen wieder herstellen. Ja, genau, das ist eben dann so ein Prozess, ja, aber das war halt eine Idee davon, wie man das auch in Therapie einfügen kann, ohne eben in eine positive Psychologie zu kommen. Und zwar, ja. Also bei, also ich habe letzte auch so Praktikum gemacht bei Volker Aufwand und ich würde da eher schematherapeutisch angehen. Also es war nur ein Beispiel aus dem Produktion. Ich habe mich noch nicht so viel damit beschäftigt, wäre, es war eben nur eine Diskussion davon, wie wichtig es halt auch für die Frauen war, zu gucken, habe ich jetzt das Vertrauen in der Welt und auch in meine Ideale irgendwie was zu verändern verloren oder kann es auf eine Art, welche auch immer, wieder hergestellt werden? Ja, ich gehe an mir selbst davon wert, das weiter zu den Grundrechten des medizinischen Psychologie, dass in der Standardpsychiatrie, in einem so, dass ich das dann halt keine Selbstwirksamkeit fördert oder so, weil ich keine Akteneinsicht, keine Mitbestimmung habe. Und das selbst davon wert, weil ich da eben Glück gewinnt sein würde. Und gerade wenn man etwas erlebt hat, dann wird das einem zu tun, wenn man umgesetzt wird, dann hat man eben. Genau, das Gefühl. Und man kann ja auch retraumatisiert werden, wenn vielleicht Gewalterfahrungen oder ähnliche Dinge bestehen und dann in die Klinik, man in eine Klinik kommt, wo man das gleiche, also nicht das gleiche erlebt, aber wo man auch erlebt, dass man keinen Einfluss hat auf therapeutische Prozesse oder so. Also deswegen diese Idee der teilnehmenden Forschung, das ausgetauscht wird. Ich wollte noch mal sagen, ich fand es extrem bereichernd, wie wir verschiedenste Impulse miteinander in Beziehung stellen. Dass sich da nicht gleich Lösungen geben und unterschiedliche Ansichten lassen, das ist ja, da wird es ja einfach was Spannendes, wie es immer noch da. Also ich konnte mir tatsächlich jetzt einiges mitnehmen, es gibt noch mal Kraft zum Denken. Was sind denn die Glücksquellen, was sind die Quellen? Und mir ist ein Artikel über den Weg gelaufen, der auch ganz schön zugespannt wird, von Laura King, The Hard Road to Become a Happy, Mature Person. Und da wird eben auch verschiedene Kurskonzepte, eben das eudemonische beispielsweise, wird dort eingebracht. Und ich finde es ganz zentral und würde mich da eben auch freuen, wenn die Verhandlungsfähigkeit oder die politische Psychologie mit all ihren Methoden da einen Beitrag leistet, um es noch zu wissen. Ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass vielleicht der Zusammenhang zwischen Handlungsfähigkeit und Glück in unserer Gesellschaft überbewertet wird, weil es gibt ja so ein bürgerliches Glücksversprechen, dass man irgendwie, also jeder seine eigene Glück schmiert und wenn man irgendwie hat genug versucht, dann schaffst du es auch irgendwie. Und dass eigentlich dieses Konzept der Aufmerksamkeit viel schöner ist, also so mit sich selbst zufrieden sein, kleine Dinge irgendwie freuen zu können, also wie man mal ein Ort oder halt irgendwie Wasserplätsch haben oder so. Und das, also ich fand auch sehr interessant hier dieses Glücksstreben als Allegorie zur Spielsucht, also dass man es immer wieder versucht, aber man erreicht es halt nicht. Und also man kann einfach gar nicht ermöglichen, weil es gibt so viele Bildungsoptionen und man kann sich gar nicht richtig einfügen, wie die richtig ist. Und die Depression ist ja dann irgendwie, man nimmt sich als Totalverweigerung. Man kann gar nicht mehr entscheiden, man kann gar nicht mehr handeln möchte. Und dann auch vielleicht das dann als Leiden, als spezifisches Leiden, um man in einer kapitalistischen Gesellschaft zu verstehen. Ich finde gut, dass ich eigentlich erwähnt wurde. Ich würde dann von allgemeinen Kopf und was eigentlich Beispiel gekommen bin, eigentlich mit dem Problem zu sagen, weil ich nicht wusste, was im Potential einzugehen. Und die Essenz ist, die sehr oft, also dieser Zusammenhang zwischen Handlungsfähigkeit und Glück, also dass das Glück Handlungsfähigkeit bringen würde, ist mir absolut unbekannt. Und aus jedem Gebiet, die man eine große Geschichte kennt, wird man eigentlich jetzt, also ich weiß nicht, ob es so was jetzt existiert, oder? Also ich denke schon, dass es Menschen gibt, die durch Glück, durch positives Erleben oder negatives Erleben zu Motivation gedrängt werden, die handlungsfähig machen. Wiederum denke ich, dass handlungsfähig mit Glück bedingt. Also es geht nach dem harmonischen Prinzip durch dadurch, dass wir das geschafft haben, dass wir Glück erleben, dieses doofe Erlebnis zum Beispiel, Glückserfahrung irgendwie in der Sache. Aber ich würde niemals sagen, dass Menschen, die glücklich sind, handlungsfähiger werden. Da würde man sagen, also wir sind auch schon ziemlich pflegefähig. Wenn wir Glück erreicht haben, auch kurzfristig, ich denke, die meisten idealisieren Glück als etwas Dauerhaftes, was den dauerhaft Glück bescheren könnte, aber es ist eine Illusion, eigentlich sollte man vielleicht irgendwann auch anerkennen, dass Glück nicht das Ziel sein sollte. Und das ist das, was ich in diesem Sinne, der Weg ist das Ziel sein. Und ich denke, das habe ich überhaupt nicht verstanden, weswegen Handlungsfähigkeit und Glück so dermaßen in Verbindung gesetzt werden. Zwischen sollte immer Motivation nicht stehen. Motivation und Handlungsfähigkeit, die Dinge einander abliegen. Also ich bin drauf gekommen, das zu verknüpfen, eigentlich in der Interpretation von Marx durch Raub, der eben in seiner Definition des Glücks im kritischen Wörterbuch des Marxismus das so versteht, dass eben für Marx das Ziel des Glücks, also des kollektiven Glücks sozusagen, als Motor von gesellschaftlichen Veränderungen gefasst wird. Also dass die Motivation des für alle Schichten an Glücksgüter zur Verfügung stehen, dass das eben als zu Veränderungen eben führt, dass es als Ziel gesehen wird. Aber wenn du das so, also man kann es auch so sehen, dass wenn man sich glücklich fühlt, dass das Ziel sozusagen erreicht ist und man dann nichts mehr verändern muss, um das zu erreichen. Aber das war eher die Idee, dass das Glück eben von der Bevölkerung erreicht wird. Also dann vielleicht auch eine Unterscheidung zwischen individuellem Glück und so kollektiven Glücksphänomenen. Ja? Also wenn ich es jetzt so gehört habe, geht Marx davon aus, dass er den gesamten gesellschaftlichen Fortschritt Glück im Sinne von Utilitarismus, im utilitaristischen Prinzip sozusagen, die Glücksvermehrung als den richtigen Weg liegt. Also Glücksvermehrung im Sinne von Zugang zu Glücksgütern. Also ich denke Marx meint damit nicht, dass Glück des Einzelnen, sondern Glück der Allgemeinheit. Also der Allgemeinheit, aber dadurch, dass eben jeder Einzelne versorgt ist, in Anführungszeichen, also dass keine Unterschiede bestehen und solche Dinge. So habe ich das verstanden. Und deswegen kamst du zu diesem Aspekt der Achtsamkeit? Nee, Achtsamkeit habe ich überhaupt nicht. Handlungsfähigkeit. Das ist nämlich damit verbunden, denn Buddhisten sehen Achtsamkeit nicht als etwas, auf das Individuum bezogen ist. Sie sehen nämlich sich selbst als, nach dem utilitaristischen Prinzip, das wird auch so ähnlich betrachtet. Achtsamkeit ist eine Meditationsmethode, bei der man nur sich selbst wahrnimmt und seine Emotionen, seine Gefühle, sondern die Umgebung und Das unterscheidet sich darin, dass man sich selbst nicht als ein Subjekt wahrnimmt, sondern in einer Allgemeinheit mit anderen verbunden sieht. Das würde auch dem Konzept des Utilitarismus entsprechen. Zum Beispiel, dass man, keine Ahnung, den Müll nicht in den Kuchen schmeißen würde oder so, weil man weiß, dass jemand müsste den Müll wegräumen. Also sollte man das vielleicht in den Müll dann räumen. Also das ist ein schlechtes Beispiel, aber irgendwie funktioniert das. Und genauso funktioniert das mit der Achtsamkeit. Also, dass man die Energie negativ oder positiv wahrnimmt und sie nicht nur nach seinen Grenzen Sichtweise sozusagen interpretiert, sondern sie fragt zum Beispiel, warum regt mich auf, dass mich ein Hunger mit Hunger? Und dann überlegt man, ob man aktiv wird und aggressiv wird und keine Ahnung, handelt und irgendwelche Fehler macht. Und man überlegt ganz klar für sich so, was wäre für uns alle so das Beste? Es wäre für mich ungesund, Energie zu schinden und mich aufzuregen, meine Gesundheit zu gefährden, meine Fehler zu begehen. Und wiederum wäre es für sie genauso negativ, für sie sozusagen bei mir zu belasten, denn dass sie mir nicht treu ist, hat einen Sinn. Das heißt, sie liebt mich wahrscheinlich nicht, und als ob ich sie loslassen, weil es sowieso keinen Sinn macht. Also ich. Genau, wir haben vorhin auch schon ziemlich viel über Achtsamkeit gesprochen. Das ist ein Konzept, was ich nicht in meine Arbeit einbezogen habe. Deswegen kann ich mich dazu nicht so genau äußern. Aber genau, ich hatte in der Definition von Marx ging es halt auch um so kollektive Prozesse. Also nicht um das Einzelne, was du ja auch dann vorgehoben hast, was auch in der Achtsamkeit vorkommt. Ja? Also mir ist jetzt in der Haltung aufgefallen, dass ich glaube, der Zusammenhang zwischen Glück und Handlungsfähigkeit halt eher, also zumindest für mich wäre es jetzt gelassen, dass wenn ich den anthropologischen Charakter von Forderungen nach Glück nachdenke, also dass zum Beispiel ja Marx ganz ehrlich gesagt, wenn wir Glück für alle Menschen fordern, dann ist das halt auch was ganz Anthropologisches. Und glaube ich, viele Menschen an der Glücksforschung eben kritisieren, dass es halt sehr anti-emanzipatorisch ist, wenn wir halt sagen, Slammkunden sind doch eh schon glücklich, dann lassen wir das einfach, wie es ist. Am besten gehen wir alle dahin oder sowas. Und dass ich halt, also was ich ganz interessant finde, daran quasi verschiedene Konzentrierungen von Verständnis von Glück aufzuschlüsseln. Also auch, ob man sagt, wenn Menschen glücklich sind, sind sie träge und ändern die Gesellschaft nicht. Also jetzt sind wir gerade so gleich im Fall über Glück und Handlungsfähigkeit. Vielleicht kann man auch böse Zufriedenheit finden. Also ich glaube, das ist nicht nur zusammen auch Zufriedenheit. Das war auch eine Definition, die ich bei meinen, oder eine Diskussion, die ich mit meinen Interviewpartnern geführt habe. Wobei halt Lisa, über die ich vorhin schon gesprochen habe, ganz klar zwischen Glück und Zufriedenheit unterschieden hat, dass sie Zufriedenheit sie eben träge macht und Glück aber das ist, was ihr Energie gibt eigentlich. Also vielleicht könnte man dieses Glück, was einen eher träge macht, genau eher als Zufriedenheit anfassen. Ja? Nee, ich finde es auch ganz wichtig, weil ich kann mir selber vorstellen, dass ein persönliches Glücksempfinden schon auch zusammengeht mit einer Unzufriedenheit mit dabei ist. Und man ist ja nicht alleine, also ich bin sicher auch die Unzufriedenheit mit Menschen in meinem Leben. Und dass das nicht, also ein persönliches Glücksempfinden nicht auch damit einhergeht, dass man keinen Ärger mehr mit dem Person ist. Also ich habe auch eure beiden Elemente, für mich war das jeweils so, Glück in der Bewegung. Ja. Einmal die Bewegung eher im Innen und einmal eher die Bewegung im Außen und dass sich was bewegt, dann würde ich von innen nicht. Also Glück in der Bewegung irgendwie und irgendwas von mir nicht unglaublich an Mahatma Gandhi oder wie wenn er sagt, sei der Wandel, den du in der Welt sehen möchtest, so frei übersetzt. Und da, das ist ja vielleicht die Brücke, da das beginnt an uns selbst. Und dann ändert sich das im Aussehen. Ja, das ist schön, das lassen wir da stehen. Also ich habe so dieses romantische Bild von mir, wenn ich glücklich bin und wenn ich so mit mich selber gefunden habe, dann kann ich dieses Glück vermehren, dann kann ich so diese Liebe, die ich erfahre, weitergeben. Aber das ist, so mein Bild. Und das klingt halt im Widerspruch zu dem, ja, Glück macht Träge, also das ist halt für mich genau anders. Achso, das habe ich so ganz bisschen rausgehört. Ich würde gerne mal kurz was sagen, wir sind zwar, ich weiß nicht, wie die Zeit kommt raus. Wir können bis 13 Uhr, glaube ich. Ich kann mir übrigens gut, dass einzelne hier etwas aktiver werden. Das wäre schön. Also dass man es nicht so gleich abgeholt als Selbstbefriedigung oder so. Eigentlich wäre das besser von allen Menschen, wir haben weil man ja auch schon manchmal echt mit Gedanken so über sich weg, die dann gar nicht mehr gehört werden. Also ich weiß nicht, ich sehe mich selbst so an der Betrachtung dessen, wie ich glücklicher sein könnte, habe ich irgendwann entdeckt, dass es irgendwie so zwei Wege gibt. So einen hedonistischen Weg, so durch den Konsum des Glücks, sag ich mal, oder versucht den nachzuahmen, aber irgendwie den nachzuwaschen. Und einen anderen Weg, bei ironisch, also mit dem Leistungsprinzip, was heute ja so sehr, also überhaupt nicht mit Glück darin wird. Und in anderen Ländern, so wie in der Haupt und so, ist eigentlich ganz so dieses strebsame, kultiviert, sag ich mal, in der Gesellschaft. Und anscheinend fördert es doch viel mehr Glück, je nachdem, wie wir es ausgeübt sind. Also, ich finde, dass die meisten durch die Handlung Selbstbestimmung erfahren und auch Glückszustände erfahren. Das ist nicht nur dieses Flow-Erlebnis oder sonstiges, sondern dass sie sozusagen das Leisten daran sich erfreuen können. Also schon im Sinne einer Handlungsfähigkeit auch. Ja, also die Handlungsfähigkeit eben dieses gute Gefühl schöpft. Also nicht durch Party und sich gut gehen lassen, einfach nicht mehr drücken, so absolut und das üben, das erfüllt einen nicht auf Dauer. Irgendwann merkt man, dass man dadurch Pflege wird und irgendwie nicht so wirklich glücklich und ein bisschen nicht erfüllt und irgendwie hat es keinen dauerhaften Wert irgendwie, weil vom Grund von irgendwelchen Handlungen, die anscheinend bei einem gut sein sollen, irgendwie doch am Ende nicht mehr so wertgeschätzt werden, weil es zu Zufriedenheit nimmt. Und Zufriedenheit hat man eher so durch die Leistung, die man sich selbst assoziiert und verbringt. Hast du nicht das sagen? Ich finde ich eine interessante Sichtweise, ich glaube auch nicht, dass der einzige Weg ist, also diese Leistung. Zum Beispiel, du hast vorhin angesprochen, im Chinesischen ist es strebsam, und es gibt genau eben nicht dieses Nicht-Strebsam, also nicht das Konfuzianistische, sondern eher so das Daoistische, was halt das ideale Wu-Wei, also nichts tun. Also wirklich nichts tun, was unglaublich schwer ist, was glaube ich ähnlich schwer ist, wie was zu beobachten und was zu bewerten. Also nichts zu tun, auch jetzt nicht gegen, oh, da tut mein Knie weh, jetzt möchte das aufhören, auch das nicht zu tun, oder ich möchte glücklicher sein, oder dieses Verlangen nach Strebsamlust, nach Strebsamkeit oder nach Veränderung der Verhältnisse. Man kann ja Glück auch so sehen, dass, also einfach gegenüberstellen, entweder bin ich dann zufrieden, was jetzt gerade um mich rum passiert, oder ich bin dann unzufrieden. Eigentlich nur positiv und negativ. Und wenn ich damit zufrieden bin, was im Moment um mich rum passiert, was vor allem natürlich nicht auf die äußeren Umstände, sondern auf meine eigenen, nicht, weil es ankommt, bin ich glücklich. Wenn nicht, nicht. Und das erleichtert dann so ein bisschen diese, also diese Diskussion um Eudaimonie oder Hedone, die halt natürlich temporär oder Langzeitglück eigentlich darstellt. Aber also ich glaube, es ist sehr viel einfacher, als man manchmal es darstellt. Und wenn man die eigene Sichtweise davon ändert, was mein Grund ist, dann glaube ich, genau wie er sagt, folgt es außen. Also dann, es wird nie die perfekten Umstände geben, die ich will. Das heißt, ich muss eher meine Sichtweise der Dinge, was ich brauche, was gut ist, ändern. Und dann, glaube ich, kommt der Beste einfach von allein. Und dann sind auch spätsame Sachen gut. Aber ich glaube, ohne diesen Einstellungswandel ist es sehr, sehr schwer, Glück, was nicht so sehr temporär ist, zu kreieren oder zu kultivieren oder zu erfahren. Wobei man bei Einstellungswandel auch, finde ich, ein bisschen aufpassen muss, dass man doch nicht in diese positive Psychologie Sachen fällt. Nee, habe Einstellung. Ich habe mich so geärgert, dass ich das gelesen habe, dass es so auch man total in so eine vielleicht Ebene kommt, dass man einfach alles so hinnimmt. Also man und nicht sieht, wie geht es vielleicht anders oder was könnte ich. Diese Gefahr, die besteht genau. Eigentlich auch dieses Happy Smiley, diese Amis kann ich auch nicht abstehen. Also diese Art der Kommunikation überhaupt gar nicht. Aber also der wahre Kern darunter, glaube ich, den wir natürlich auch aufgreifen, der eigentlich vor allem im Buddhismus und in Taoismus oder anderen, sag ich mal, alten Traditionen begründet ist, der ist, glaube ich, schon sehr, sehr tiefgründig. Also dass man halt, ich meine, wenn man sich seine Gedanken anguckt, bin ich ja immer in einem Modus, dass so ein Problemmodus, das gefällt mir nicht, und das möchte ich besser. Irgendwas denkt der denn, was ich eventuell irgendwas. Es ist immer problemorientiert. Und einfach daraus ein bisschen rauszugehen und zu gucken, was ist eigentlich gerade ganz gut, also sind ja alle in Ordnung. Sprechen über irgendwelche intellektuellen schönen Sachen. Also ich meine, darauf konzentriert man sich nicht, weil man darüber nachdenkt, oh, wenn ich jetzt was Falsches sage, dann denken alle, ich bin doof. Oder egal, was es ist, aber es ist immer dieses, immer problemorientiert. Und ich glaube, auch vor allem durch die Achtsamkeit kann man dann sehr, sehr leicht so die Sachen wertschätzen, die eigentlich ganz gut sind, die man sehr schwer sieht im Alltag. Ja, das war ja auch ein bisschen das Ziel der Untersuchung, irgendwie auch auf positive Aspekte zu kommen, wobei, wie gesagt, eine Interviewpartnerin meinte, sie möchte lieber über ihre Verzweiflung und das Gefühl der Leere sprechen. Aber es ist auch, davon spricht auch Philipp Meyring, dass die Psychologie sehr stark eine Wissenschaft ist, die am Leiden einfach orientiert ist und sehr wenig auch über positive Gefühle spricht. Genau, deswegen fand ich das ganz interessant, das von einer anderen Perspektive zu beleuchten, einfach das schöne, also oder positive Emotionen fand ich auch eben interessant, das zu untersuchen, einfach jetzt, wie gesagt, nicht im Sinne einer positivistischen Sichtweise, sondern einfach, das ist, ja, fand ich einfach spannend dann. Wenn dir auch die positiven Dinge wichtig sind, dann bist du ja auch die gar nicht so weit weg von der positiven Psychologie. Das ist ja die Zeit jetzt nicht gleich. Nee. Was jetzt an diesem einen einzigen Aspekt, dass wir halt dieses Weglachen, der schmeckt dir nicht und kann das verstehen. Aber das ist der Hauptaspekt. Ja, das ist so, was du in der Öffentlichkeit und in deinen Auftritten ein bisschen pompös und auch. Nee, das ist einfach in der Theorie der Hauptaspekt. Ja, okay. Aber trotzdem finde ich die Leistung, die er trotzdem erbracht hat, nämlich die positiven Dinge zu sehen, die könnte man ja auch so nehmen. Besonders kann es jetzt toll finden, was er von der Person ist. Dann bringt er immerhin einen Beitrag in der Debatte, der ja auch wichtig zu sein scheint. Ich auch mal, was er jetzt hat, dass man die Augen auf den Arm richtet, dass man nicht so negativ sein will. Das ist ein pathologischer Aspekt, der für mich als Grundantrieb. Aber letztlich ist dieses positive Aspekt daraus suchen eher, so wie ich es verstanden habe, ein kleiner Teil. Und es geht auch sehr stark darum, bei Seligman eben seine eigene Situation positiv zu bewerten. Also da ging es auch einfach darum, dass ich mit den Interviewpartnern überlegen wollte, was macht dich zufrieden? Und was kannst du daraus, welche Energie kannst du daraus schöpfen? Also welche Situation, welche einzelnen Aspekte aus was kann dir Energie geben? Das ist bei Seligman auch präsent, nur dass er eben auch versucht, die gesamte Situation zu beschönigen. Also ich würde zum Beispiel jetzt sagen, ich frage meine Interviewpartnerin, was macht sie zufrieden, aber ich würde nicht versuchen, ihr zu sagen, deine Situation ist nicht so schlecht und bewerte die positiv. Also ich finde, das war eigentlich der Unterschied, den ich darin gesehen habe. Ich will nicht die ganze Theorie von Seligman irgendwie der ganzen Theorie widersprechen, weil es stimmt, dass er auch sich den positiven eben Gefühlen zuwendet und nicht nur dem Leiden, was halt in der Psychologie hauptsächlich behandelt wird. Aber eben diese Beschönigung der Situation ist schon ein zentraler Punkt seiner Theorie eigentlich. Also nicht, ich will nicht, dass du mich falsch verstehst, also es ist natürlich der erste Kritikpunkt, der auch im Kolloquium aufgetaucht ist, ist eben, dass dieser Begriff Glück eben sehr stark mit diesen akzeptanz-positive Psychologie-Dingen verbunden wird und dass es, ja, wie gesagt, deswegen wollte ich die Verbindung zur Handlungsfähigkeit bringen, dass es eben auch einfach als Ressource gesehen werden kann, sich positiven Emotionen zuzuwenden, weil ich andererseits auch jetzt bei Praktika mitbekommen habe, dass gerade Menschen, die in Therapie sind, sich sehr viel mit ihrem Leiden beschäftigen und meiner Meinung nach auch oft selten einfach vielleicht auch in der Therapie dazu animiert werden, einfach was an ihren Umständen zu ändern und dadurch schauen können, welche Ressourcen, welche Energien sie irgendwie freisetzen können, um was zu ändern und halt oft einfach ganz oft das gleiche Leiden durchgekaut wird, anstatt zu sagen, zu dieser Frau eben, dann ist sie depressiv und spricht über ihr Leiden, anstatt zu sagen, dann zieh doch mal um oder sprech mit dem Nachbarn oder, aber das Selbstvertrauen müsste sie erst haben, vielleicht muss sie dann finden, okay, das Selbstvertrauen kann ich in Freundschaften vielleicht finden oder auf der beruflichen Ebene und so. Und das wären dann vielleicht Ressourcen, die sie dazu bringen können, was zu verändern. Aber dafür muss sie ja erst wissen, welche Ressourcen das sind. Und deswegen war meine Frage, was macht mich glücklich sozusagen? Dass wenn sie sagt, mich macht es glücklich, wenn ich Dinge mache, die mich selbstbewusster machen. Und dann könnte man überlegen, gut, dann ist eben diese Situation des Konflikts mit den Nachbarn und wie kannst du das dann lösen? Aber sie braucht erstmal diese Ressourcen, eigentlich, die ihr in Kraft geben. Ja, du hast dich schon irgendwie. Ja, du hast eigentlich so ein Problem, was das Problem, also was die Funktion von Psychotherapie angeht, dass das ein Problem ist, weil sie eine Verfahren, wenn du Ärzte kommst, dann sind das auch genauso wie bei anderen Verfahren. Ich glaube, dass das so speziell ist, bei diesen Verfahren ist das. Wenn es nicht auch anders so geht, das kann man mit verschiedenen Methoden. Ich meine, nur mit der Akzeptanz, das ist halt, keine Ahnung, ich finde es ganz schön radikal, dass man mir halt irgendwie sagt, dass es halt nur anpassen kann, dass man sich auf den Platz der Akzeptanz kommt, dass man das halt haben kann, dass jeder verändern wird. Und, genau, nur, dass es nicht so extrem wird. Ich habe zwei Sachen zu. Und zwar einmal zum Thema auf positive Emotionen gucken, glaube ich schon, dass es sehr wichtig ist, also, weil man kann sich, vor allem was auch in der positiven Psychologie mir gefällt, ein Aspekt, dass sie gucken, was sind denn Leute, die extreme Glücksempfinden haben oder das auf jeden Fall sagen, dass sie es haben. Ne? Was machen die? Was machen die das anders als wir? Weil ich meine, wenn wir angucken, unser Ziel ist ja schon Glück empfinden, langfristig, kurzfristig, wie auch immer. Das heißt, dass man erstmal guckt, was gibt es noch für andere, sag ich mal, Lebensentwürfe, um Glück zu empfinden. Und da, glaube ich, ist es schon sehr wichtig, sich das anzugucken. Und zweite Sache zum Thema Akzeptanz, da müssen wir auch differenzieren, Theorie und Praxis. Einmal, was ist die Theorie hinter Akzeptanztheorie? Und ich glaube, dass die sehr wichtig ist. Also, sei es jetzt ausgedrückt in dieser Theorieform, aber es gibt andere Leute, wie zum Beispiel Jung, der extrem explizit über diesen Schatten und über die Akzeptanz der eigenen, also von allem in sich selbst redet. Und sagt, dass man nur dadurch, dass man alles akzeptiert, überhaupt glücklich oder voll glücklich sein kann, von Neurosen und allen möglichen Sachen frei. Also glaube ich, dass das ein sehr, sehr zentraler Aspekt ist, der natürlich trotzdem leicht irgendwie, wie dieses Beispiel mit dem Opax, irgendwie Absurditäten absurd werden kann. Aber ich glaube schon, dass das sehr wichtig ist. Einerseits durch die Situation hervorgerufen werden kann, aber auch andererseits schon auch an der inneren Einstellung. Ich habe irgendwie ein Problem damit, mit diesem, seine eigenen Gefühle einfach irgendwie zu verändern oder umzuinterpretieren, weil er unmöglich seine irgendeine Gründe hat und diese Faktoren, die er unmöglich machen, oder bearbeitet werden sollten oder verändert werden, auf einer gesellschaftlichen Ebene. Aber ich glaube auch, dass wir in der Gesellschaft leben, wo unsere Gefühle nicht so einfach zu interpretieren sind. Also wir haben ganz viele Emotionen, die wir erstmal erkunden müssen. Und das finde ich zum Beispiel eine wichtige Sache. Aber einfach um zu interpretieren, ich bin jetzt nicht mehr unglücklich, ich bin jetzt positiv, das macht mich nicht so gut. Also, und ich glaube, das funktioniert auch nicht. Ich finde das ganz wichtig, Leute auch so eine Einstellung zu sagen, zu ergründen, was macht mich unglücklich. Ich glaube, die Frage, wo wir das Kreis ist auch, wie können wir das denn tun? Und da gibt es verschiedene Ansätze. Und ein radikaler Vertreter, der da kam, zum Beispiel Steve Schätzer, der dann einfach nur sagt, no problem talks, solution talks. Ja? Also, wir sollen uns anschauen, was alles nicht funktioniert. Natürlich schätze ich Wert. Wenn was Fürchterliches passiert, ich kann die Vergangenheit faktisch nicht verändern, aber ich kann meine Beziehung so verändern. Aber was passiert in einer ziellösungs- und zukunftsorientierten Betrachtungsweise, ist ja einfach, dass ich sage, was hat es jetzt für einen Einfluss auf mein Leben? Kann meine Eltern nicht für das, was sie mir damals getan haben, irgendwie jetzt, ich kann schauen, was kann ich jetzt machen? Wie kann ich jetzt für mich wertvolle Beziehungen erzielen? Wie kann ich selbst schaffen, Ressourcen zu aktivieren? Wie kann ich selbst schaffen, meine Lebenssituation zu verbessern? Und jetzt ausgehen in die Zukunft. Der ist ein radikaler Vertreter, indem er wir reden, wie kann es funktionieren? Wir öffnen uns Möglichkeitsräume gegen deine Eltern zum Beispiel einzubringen, die Energie dorthin oder die Aufmerksamkeit dorthin, wo die Energie fließen soll, in die Lösung. Andererseits ist es auch schon meiner Meinung nach wichtig, sich den Problemen zuzuwenden und zu sehen, wie man mit der Zukunft umgehen kann. Also deswegen, das ist schon ein extremer Standpunkt. Und das wollte ich auch auf keinen Fall mit Glücksforschung jetzt bezwecken, dass man nicht über Probleme spricht. Also man muss ja erstmal wissen, woher das Unglück kommt und welche Veränderungsmechanismen man anwenden kann. Und ich glaube, wenn man nicht die Frage nach den Gründen des Unglücks fragt, dann wie soll man dann einen Plan machen, was man in der Zukunft verändert? Also das finde ich einen schwierigen Standpunkt. Also ich sehe deinen Ansatz genau nicht mehr, was wir reden. Ich sage nicht, dass das meine alleine die Differenz sind, das liegt auch in den Abgrenzen, die sich viel stärker noch vorstellt von dem, woher kommt es? Keine Ahnung, welche Kindheitserlebnisse tatsächlich sind. Das sind Annahmen, die uns lange möglicherweise hilfreich waren. Aber das wozu oder wofür jetzt kommt wieder dieser digitalisierende Gedanke eigentlich. Er schafft nochmal ein wirklich neues Licht, wenn man sich darauf einlässt. Also schon. Kann ein Experiment sein. Also beides geht, viele Wege können man tun. Vielleicht ist manchmal, das wird schneller, das passt zu der Person vielleicht. Ja? Wie lassen sich dort die Ressourcen aktivieren oder dieses Unwilligen? Es gibt so viele Kapazitäten, die wir haben, das ist meine Annahme, ist auch Potenzialhypothese, das ist in der Ecke, von der wir noch nicht wissen, dass wir sie haben. Wenn ich in meine Vergangenheit schaue, wo ich sie auch noch nicht hatte, wo ich sie vielleicht ausnahmsweise schon mal gezeigt habe, so eine Ausnahme, die ich mir unterschieden habe. Dann können wir jetzt was geben, was wir Ich muss jetzt ganz kurz nur sagen, es ist ganz 3 Minuten vor 1 und wir müssen um 1 aus dem Raum raus. Also würde ich vorschlagen, dass du dich noch kurz fasst und wir dann den Abschluss vorfinden. Also ich wollte sagen, so, dass ich für mich so in die Richtung halt irgendwie so ein Verhaltenscharakter und ich frage mich so, ein bisschen in die Richtung ab, die Diskussion der Schulen, dass die halt so ein bisschen wegkommen, aber das ist ein Thema. Okay, das ist jetzt für deinen Vortrag. Danke. Genau. Ich glaube, ich